Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Wechselzone Boys. Es ist Episode 69 und da man 69 so schlecht allein machen kann, habe ich mir einen super Partner dafür geholt. Und das ist heute nicht der Adrian, sondern ich freue mich sehr, dass er dabei ist, der Matt. Genau, hi. Servus. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass du hier dabei sein kannst. Ja, danke für die Einladung. Bitte, bitte. Man kennt dich so ein bisschen, hat man auch schon bei uns ein bisschen gehört. Und zwar warst du ein sehr wichtiger Teil, meiner Meinung nach, der Erdnussbutter Racing Team. Genau. Bei der WAEW-Staffel. Trotzdem möchte ich doch dich nochmal bitten, dich mal ganz kurz vorzustellen, damit die jetzt dich nicht kennen, vielleicht einen kleinen Einblick von dir bekommen. Jo, ja, also genau, ich bin der Matt, ich bin Triathlet aus Leidenschaft. Genau, ihr habt mich schon öfters angesprochen über meine Vergangenheit quasi ganz kurz. Ich bin Veganer, also deswegen auch habe ich auch so ein bisschen mit den Laufenliebe Erdnussbutter Boys zu tun gehabt. Mich mit dem Daniel und dem Tim. Mit dem Tim, genau, zusammengehauen in die Staffel und dann haben die noch jemanden gesucht und dann kamst du noch dazu, weil der Adrian zu dem Zeitpunkt noch nicht laufen konnte. Genau, der Tim ist nämlich auch Veganer und so hat sich das dann irgendwie alles ergeben. Genau, wir wollten ja ursprünglich eigentlich die Bike and Run Staffel machen, der Daniel und ich, aber das hat dann nicht hingehauen, weil es in meine Planung nicht reingepasst hat, weil ich eigentlich dieses Jahr nur lange Dinger machen wollte, dann aber dann doch auf die olympischen Distanzen jetzt gehe und dann halt mal eben so ein 50 beziehungsweise es hätte ja auch 70 Kilometer sein können, die ich hinterher laufen muss, wenn der Daniel nicht mehr kann. Dann haben wir gesagt, komm, machen wir lieber die Staffel, das natürlich auch hinterher sehr, sehr gut für uns ausgegangen ist, ja, mit dem Sieg. Genau. Du sprichst hier gerade schon an mit der Staffel beim WAEW. Du hattest im Vorfeld eigentlich nicht so die Chance, etwas dazu zu sagen. Deswegen kannst du ja gerne nochmal deine Eindrücke hier schildern, wie das für dich so war. Kannst du mal vielleicht erklären, warum du jetzt, wie das passiert ist, dass du auf einmal weg warst? Einmal weg warst? Achso, genau, weil ich arbeiten musste. Ja, genau. Ja, genau. Also wir haben ja im Vorfeld bei mir keine Aufnahme gemacht, weil es einfach ja schon morgens früh mega früh losging um 7. Da haben wir überhaupt gar nicht mehr irgendwie daran gedacht. Ich war ja der Startläufer und bei mir war klar, ich laufe das Ding einfach nur als Trainingslauf. Genau. Und habe dann gesagt, ich gucke halt, was geht, aber so, ich baller halt nicht mega viel los, weil ich muss danach auch noch arbeiten. Ich bin aktuell Rettungsschwimmer, weil ich mich bei der Polizei bewerbe. Und da wir natürlich auch samstags und sonntags aufhaben und bei gutem Wetter quasi durchgehend, war halt klar, dass ich auf jeden Fall arbeiten muss, weil ich ja eigentlich 6 oder 7 Tage die Woche gerade arbeite. Okay, das noch kurz genau zum spannenden Job. Genau, deswegen durfte ich auch als Startläufer starten, damit ich das zeitlich schaffe und bin dann einfach mal vorne losgelaufen mit einem 4.10er bis 4.20er Schnitt. Und habe mich halt relativ früh da in der Staffel abgesetzt. Dann bin ich auf den Henning relativ schnell aufgelaufen, den ich auch schon im Vorhinein über Strava und Social Media halt kannte. Und dann habe ich ihn auch angequatscht und habe gefragt, was er laufen will. Und ich wusste ja, dass er den 100er halt voll macht. Gesagt, ja, er wollte so zwischen 4.20 und 4.30 laufen. Im Ziel ist halt unter 8 Stunden zu finishen. Ja, also dass er hinten einbricht, das hat er sich schon quasi vorher einkalkuliert, aber er wollte trotzdem schneller loslaufen. Ja, und so war es dann auch. Also wir sind dann halt im 4.20er Schnitt da losgelaufen und haben wir das auch ungefähr gehalten. Der hatte ja dann noch eine zweite Staffel dabei, also einen zweiten Partner, der Florian, der die ganze Zeit uns begleitet hat. Für den dieses 4.20er Tempo oder 4.25er Tempo nicht Standard war, sondern hinterher kam ja sogar raus, dass es halt seine Bestzeit auf dem Halbmarathon war, als wir da die Halbmarathon-Marke passiert hatten und wir mussten dann noch ein paar Kilometer mehr laufen. Genau, und sind dann sogar eigentlich auch zwischendrin mal, ja, also auch irgendwie für 15 gelaufen und ja. Also es lief echt rund, auch trotz der leichten Anstiege, gerade am Anfang waren halt auch ein paar Höhenmeter mit drin, Genau, runter konnten wir immer wieder rollen lassen. Wunderschöne Strecke, kann ich jedem nur empfehlen, den WRIW mal gelaufen zu haben, ob als Staffel oder vielleicht auch irgendwann mal ganz, weil auch ihr ja gesagt habt, dass es stellenweise echt schöne Abschnitte waren. Ja, Genau. da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Also der WRIW, seitdem ich, also ich hatte so zwar davon was gehört, aber nie wirklich irgendwie auf meinen Zettel. Aber jetzt, wo ich das mitgelaufen bin, habe ich echt so Gedankenspiele da nochmal auf jeden Fall dran teilzunehmen, in welcher Form halt nochmal, auch immer, was das, ja, das Ja. dazu. Ja, das hatten wir ja auch beschlossen eigentlich. Also wenn es nächstes Jahr irgendwie in den Kalender passt, wollen wir nochmal antreten und ja, genau, vielleicht entweder jeweils zwei gegeneinander oder wieder als Staffel, um dann mal den Paceback-Runnern zu zeigen, dass wir es auch schaffen, ohne dass sie jemanden begleiten, sondern auch alleine gegen die antreten können. Ja, das können wir gerne Ja. machen. Dann will ich aber nicht vierter Läufer hier gegen, wie heißt der, Tobias, gell? Tobias Prinz, ja genau. Ja, der. Ja, dein Part war übrigens mein Lieblingspart vom Laufen Liebe Erdnussbutter, diesen, na. Einen kleinen Schnipsel, den wir da Schnipsel, aufgenommen hatten am Ende, wo der Flo da hinten in der Ecke hängt, kaum hier am Röcheln, weil er schon gar nicht mehr kann und einfach nur sagt, 4:20 war jetzt aber hier nicht angesagt. ja, genau, wo er dann sagt, ja, wir hatten 4:30, 4:25 wäre ich noch mitgegangen, aber 4:20, ja, dann genau, Ja, genau, das war echt den schön. haben wir, Aber genau, den haben wir und auf den solche. letzten Metern auch verloren, ne? Und dann habe ich Ja, gesagt, genau. komm, ich begleite Henning einfach noch und lauf du noch dein Tempo weiter und die nächste läuft dann schon wieder auf und so war es ja auch. Ja, genau. Ja. Dazu nochmal eine Frage, und zwar, was ist denn deine Bestzeit auf dem Marathon? Du bist ja auch schon Marathons gelaufen. Genau, also eine kurze Historie zum Marathon. Ich bin bisher 4 Stück gelaufen. Ich bin 2012 meinen ersten Marathon in Berlin gelaufen, in 3:46. Das war Ende September. Da hatten wir 35 Grad gefühlt. Also es war auf jeden Fall über 30 Grad und das war wirklich Hitze. Und mit 3:46 war ich auch nicht zufrieden. Ich habe gedacht, da gehen noch mehr. Bin dann einfach 4 Wochen später in Frankfurt gestartet. Beide wunderschöne Marathon, aber halt total unterschiedlich. Und in Frankfurt war dann einfach morgens früh Schneeregen. Und Minusgrade, wo ich dann gedacht habe, oh, das also komplettes Kontrastprogramm. Bin dann eine 3:30 gelaufen, 3:32 gelaufen. Hab gedacht, okay, das kannst du erstmal stehen lassen. Genau, dann bin ich 4 Jahre keinen Marathon gelaufen. Und weil ich erstmal mich auf Triathlon konzentrieren wollte und auch damals mein damaliger Trainer schon gesagt hat, also 2012, da war ich 23, das ist noch relativ früh ist für Marathonläufe, für so viele. Genau, und ich dachte mit so einer 3:32, die kann man auch erstmal stehen lassen. Dann bin ich 2016, da wollte ich schon Richtung 3 Stunden laufen, bin ich in Berlin nochmal gestartet und bin die 3:05 gelaufen, total ohne Druck eigentlich. Die erste Hälfte in 1:35, also den ersten Halbmarathon in 1:35, den zweiten noch in 1:30 und ich wusste, da geht noch mehr. Ja? Aber auch da war es halt dann, habe ich gesagt, okay, machst du nochmal wieder Frankfurt, um die 3 Stunden zu knacken, aber dann habe ich es gelassen, weil es ist schon natürlich eine Belastung für den Körper. Ja, und dann den letzten Marathon, dann letztes Jahr, dann in 2:59:10 endlich die 3 Stunden gepackt und auch, ja, auch da wäre noch mehr drin gewesen, was echt immer, also das finde ich immer am besten, wenn man das Gefühl hat, dass man hinten raus noch schneller laufen kann. Genau, dann am Baldener See in Essen, also mein Heimmarathon eigentlich. Ja, da nur zu eine Frage, weil das kam jetzt vielleicht nicht so gut hier rüber, aber hast du darauf extra trainiert jetzt für den Marathon oder war das mehr so in einem Triathlon-Training drinne? Genau, also jetzt der letzte, den ich ja dann in 2:59 gefinisht habe, dafür habe ich nicht trainiert. Also, was heißt, dafür habe ich nicht trainiert? Das hört sich an, genau. Also, Ja, aber jetzt speziell drauf trainiert. speziell. Genau, ja, witzigerweise nicht. Und zwar habe ich den aus der Saison raus mitgenommen. Ich habe letztes Jahr einen Ironman gemacht, den in Hamburg. Und dann waren es ja knapp, lass mich nicht lügen, nicht ganz 8 Wochen später, ich glaube 7, wo dann der Essen-Marathon am Baldener See stattgefunden hat. Und da ich hier am Baldener See wohne und diese Strecke quasi auch in den langen Läufen natürlich für den Ironman immer integriert habe, hat sich das angeboten. Das ist ein super schneller Lauf. Wie gesagt, ich kenne jede Ecke, jeden Stein. Ich war damals mit in dem Verein drin, der den ausrichtet. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist der Baldener See-Marathon, passt halt perfekt rein. Mein Trainer hat auch gesagt, läuft, Und dann habe ich eigentlich ja nur nach dem Ironman 2 Wochen rausgenommen, also eigentlich nichts gemacht. Dann habe ich noch 3 Wochen trainiert und dann war schon wieder die Taper-Phase. Also ich habe eigentlich ja 3 Wochen spezielles Marathontraining, wenn man das so nennen möchte. Also ich habe, glaube ich, noch einen langen Lauf gemacht, auch nur bis 30 Kilometer und noch 2 Tempoläufe. Das war schon. Ja, Ja. aber das kenne ich ja auch. Also ich bin jetzt zwar noch nicht unter die 3 Stunden gekommen, aber ich hatte ja nach dem Köln-Marathon, habe ich mich ja auch ein bisschen ja, eher so getapert und wollte ja den Florenz-Marathon einfach so mitnehmen. Ja, hat zwar noch ein, zwei lange Läufchen gemacht, aber dann ging es eigentlich wieder Richtung, Richtung Florenz-Marathon und da war zwar schlechtes Wetter, aber es lief einfach super für mich, obwohl ich darauf extra auch nicht trainiert habe und dann habe ich es einfach so mitgenommen. Genau, ja, also man zehrt halt wirklich noch von dem Training natürlich davor und auch von dem Wettkampf an sich. Also das war halt auch so meine, also 2012 war es ja noch anders. Da habe ich halt gar nicht für einen Marathon trainiert. Da bin ich nie über 25 Kilometer gelaufen, meine Läufe. Also das lass mich nicht über 25, sogar noch mein längster war ein Halbmarathon, also 21 Kilometer. Und bin dann halt 2 Marathon innerhalb von 4 Wochen gelaufen, weil ich den Berlin-Marathon quasi als langen Lauf genommen habe. Ja, und so war es jetzt letztes Jahr dann eigentlich auch. Also ich habe natürlich noch viel von dem Ironman-Training, aber auch von dem Ironman an sich gezehrt. Ja, also es war wirklich eigentlich eher Training dann für diesen 3 Stunden Marathon, ja, oder 2:59. Ja. Wie hast du denn deine ersten 2 Marathons, wie hast du das dann verkraftet auf so eine kurze Zeit, so eine Belastung? Ja, auch, ja, also nach dem Berlin-Marathon habe ich mich natürlich schon danach kurz schlecht gefühlt, weil es halt das längste war, was ich je gelaufen bin. Aber ich gehe meine Rennen, egal welches Rennen, ich gehe das immer so an, dass ich halt vorne langsam laufe und hinten raus immer steiger. Also jedes Rennen, egal ob es jetzt eine olympische Distanz ist, oder halt auch ein 10-Kilometer-Lauf, also ich versuche immer vorne ein bisschen noch rauszunehmen, um dann hinten nochmal richtig einen rauszuhauen. Und das war halt bei dem Berlin-Marathon ja sowieso so, ne, weil ich halt gucken wollte, ob ich das hinten, ob ich ab Kilometer 30, so das Typische, überhaupt noch laufen kann. Und ja, ich bin dann langsam angegangen und hinten raus gesteigert und dann habe ich ja gemerkt, wo noch Potenzial ist. Und deswegen wollte ich ja auch unbedingt danach noch einlaufen, weil diese 3:46 habe ich gedacht, da ging halt noch mehr. Ich bin hinten raus halt dann noch schnell gelaufen. Und genau, dann habe ich eine Woche nach dem Berliner Marathon auch wieder wenig oder nichts gemacht. 2 Wochen, dann, ich glaube, auch wieder da noch einen Langlauf in Anführungszeichen, über 20 Kilometer. Und dann Frankfurt und habe wirklich keine Probleme gehabt. Also ja, manchmal ist halt auch weniger mehr, vor allem zwischen den ganzen Wettkämpfen, was ich auch jetzt halt wieder immer wieder merke. Ne? Also auch jetzt gerade in der Triathlon-Saison merkt man das halt auch, wenn ich zwischen den Triathlon weniger mache. Nehme ich die Wettkämpfe halt als harte Trainingseinheit eigentlich mit. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also nach dem Florenz-Marathon ging es mir auch eigentlich danach besser als sonst nach den Marathons. Deswegen, Passt, ne? ja, also irgendwie komischerweise ist für einen Marathon ein paar Wochen später anscheinend ja, noch ein bisschen zur Höchstleistung und der Körper verkraftet es einfach irgendwie besser. Das ist ganz komisch, aber gut. Ja. Du hattest erwähnt, du bist im Triathlon-Verein. Erzähl uns doch mal da ein bisschen was dazu. Genau, also Triathlon mache ich jetzt seit, oder ist das jetzt die 8. Saison? Damals ganz Okay. klein genau, ganz klein angefangen. Ich konnte nicht kraulen und Du musst mal jetzt gerade vielleicht gerade mal sagen, wie achso, alt du bist. genau, ich bin 28, genau. Also ich habe mit 20 quasi mit Triathlon angefangen und konnte bis zum 20. Lebensjahr eigentlich, also 100 Meter kraulen, weil ich mal damals Sport-LK hatte. Aber ja, wie gesagt, ohne Sauerstoffzelt kam ich dann nicht aus dem Wasser. Und habe die ersten Triathlon, habe ich die Volksdistanz mit Brustschwimmen gemacht und war ein relativ schneller Brustschwimmer. Also ich bin um die 10 Minuten plus minus, also ich kam auch unter 10 Minuten mit Brustschwimmen. Und genau, dann habe ich mir erstmal gedacht, ja, warum musst du denn dann kraulen? Musst du ja nicht kraulen, wenn du auch schnell Brustschwimmen kannst, also schnell in Anführungszeichen, aber ich kam halt nicht als Letzter aus dem Wasser. Genau, und habe dann erst ein paar Volksdistanzen gemacht. Und ja, dann habe ich mir direkt einen Verein gesucht. Das war erst das Team Essen 99 mit meinem damaligen Trainer, den Ernst-Peter Berghaus. Der hat 1984 den ersten Triathlon in Deutschland veranstaltet. Also er hat quasi den Triathlon nach Deutschland geholt, ist auch in jedem historischen Buch nachzulesen. 1984 ist der erste Marathon in Essen ausgerichtet worden. Kurze Cool. Zeit später gab es danach dann immer mehr Triathlon in Deutschland. Da kam halt dann die Welle rübergeschwappt aus Hawaii oder von Hawaii. Genau, und mit Peter habe ich natürlich ja, die Anfänge des Triathlons halt durchgezogen. War eine nette Zeit. Schnell habe ich aber gemerkt, dass ich in dem Verein an meine Grenzen komme, weil wir waren immer nur, also es war ein relativ kleiner Verein, 3, 4 Leute, und ich wollte dann halt auch ein bisschen ambitionierter an die Sache rangehen. Und genau, habe dann den Verein gewechselt, bin zum THC, wo ich auch heute noch bin. Und genau, habe da dann mich quasi gesteigert von Sprintdistanzen bis jetzt dann hin zum Ironman natürlich. Habe die Kurzdistanz damals ausgelassen, habe direkt eine Mitteldistanz gemacht. Und für die Mitteldistanz habe ich gemerkt, Mist, da musst du dann doch mal ein bisschen kraulen, weil 1,9 Kilometer Brustschwimmen und dann halt noch Radfahren tut den Beinen halt nicht so gut. Ja? Also das Brustschwimmen, auch wenn ich schnell bin, ist ja nicht förderlich halt fürs Radfahren. Ja, und dann habe ich mir halt selbstständig das Kraulen beigebracht und habe dann die erste Mitteldistanz damals gemacht, 2012, meine ich, ja. Und du warst ja am letzten Wochenende auch unterwegs, deswegen hat das mit dem Aufnahme leider noch nicht Genau, geklappt. leider. Deswegen hatte ich mir eigentlich aufgeschrieben, wie war ein heutiges Event, aber das muss ich jetzt leider muss ich leider ein bisschen umdisponieren in wie war dein letztes Event denn? Wie ist es für dich gelaufen? Du bist Ja, ja, genau. also bist ja, dazu kommen wir gleich zu deinen Social Media Aktivitäten, aber bist ja sehr aktiv. Und ich habe mir ein bisschen, also ich lese das sehr gerne bei dir durch. Und Danke. du bist sehr kritisch mit dir, so stellenweise habe ich das Gefühl. Ja, also genau, ich bin kritisch, aber ich muss auch sagen, ich bin ehrlich. Also es gibt halt viele, die dann immer nach Ausreden suchen. Wetter hat nicht gepasst, also Wind oder zu warm, zu kalt. Vor allem höre ich immer, das ist zu warm, allen ist immer zu warm. Ich gehe eigentlich, also wenn es warm ist, dann drehe ich richtig auf. Dann, wenn andere nicht können, oder wenn es halt richtig regnet, ja, dann kann ich auch. Also gerade dann kann ich mir so richtig gut in den Po treten. genau, und deswegen bin ich halt auch da immer ehrlich und wie gesagt auch selbstkritisch, weil ich halt weiß, wo meine Grenzen und auch meine Schwächen sind. Ich muss dazu sagen, oder um das letzte Event zu erklären, ich bin, wie gesagt, jetzt gerade natürlich voll in der Triathlon-Saison. Ich habe dieses Jahr jetzt schon 3 Triathlon und ein Duathlon gemacht. Duathlon-Sprintdistanz, dann noch ein Sprintdistanz und jetzt 2 Kurzdistanzen. Und die beiden Kurzdistanzen waren in der Liga. Das war einmal einmal die Verbandsliga erst und dann die Oberliga. Und das jetzt halt innerhalb von 2 Wochen. Der erste Start war in Indeland. Wunderschöner Wettkampf mit aber leider sehr langer Wechselzone, mit 2 Wechselzonen. Und ja, das war organisatorisch alles echt ein bisschen schwierig. Aber der Wettkampf lief so gut in der Verbandsliga. Ich konnte hinten raus halt wieder also inoffiziell, weil die Strecken sind ja leider immer ein bisschen kürzer, länger beim Triathlon. Weil die Wechselzone zum Beispiel manchmal noch mit eingerechnet wird, aber es war irgendwie noch eine 39er Zeit dann, wenn man das hochrechnet auf 10, in den Ergebnislisten steht halt noch eine 38, 12 oder was. Das passt aber, glaube ich, nicht ganz. Genau, also Indeland war wunderschön, schwimmen im Blausteinsee, dann eine windige, aber schöne Radstrecke über den Tagebau und genau, dann noch der Lauf hinten drauf, konnte ich nochmal gut was rausholen und genau, bin damit mega zufrieden gewesen. Und das war halt, glaube ich, auch der Grund, weswegen ich dann letzte Woche nicht so zufrieden war. Da bin ich dann in der Oberliga gestartet, also nochmal eine Liga drüber. Das ist unsere zweite Mannschaft. Und genau, das Schwimmen auch da wieder. Wir waren, genau, das war in Sabeck. Das ist oben bei Münster. Also eigentlich flaches Land. Ganz kleine Veranstaltung, was ich eigentlich immer sehr begrüße. Also die kleinen Veranstaltungen sind eigentlich immer die familiärsten und coolsten. Auch top organisiert. Genau, war im Sabecker Badesee, wurden 2 Runden geschwommen, 750 Meter, mit einem kleinen Landgang. Also wirklich so Australian Exit-mäßig, einmal über den Sandstrand und wieder rein. Fand ich irgendwie witzig, aber bringt einen natürlich total aus dem Takt. Ja? Also vor allem bei so einer kurzen Strecke. Bin aber trotzdem relativ zufrieden mit meiner Schwimmleistung gewesen. Bin nicht mal irgendwo im Mittelfeld rausgekommen, ja, und hatte schon gedacht, Oberliga, ja, die Jungs, die schwimmen ja ganz schön schnell, war aber echt gut. und dann auf die Radstrecke. Und das war halt das Problem. Die Jungs, viele kommen einfach vom Radfahren. Ja, die wiegen nochmal 10 bis 20 Kilo mehr als ich. Ich muss halt sagen, ich wiege bei einer Größe von 1,70 nur knapp 60 Kilo, meistens sogar weniger. Und demnach, ich habe halt eigentlich nur die typische Läuferfigur, nicht die Radfahrfigur. Und das habe ich dann halt auch gemerkt. Ja, die hatten alle dann noch ihre Scheibenräder dabei und sind dann halt über diese recht verwinkelte und windige Strecke geflogen einfach. Also die Scheibenbremsen, die bringen halt gerade auch bei Wind und flacher Strecke, bringen die halt extrem viel. Aber kann nicht immer nur am Material liegen, sondern es liegt halt auch an den Beinen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich zwischen den beiden Triathlon habe ich wenig gemacht, aber doch noch zu viel scheinbar. Und auch einfach so, ich habe keinen Druck auf die Pedale bekommen. Und das war der Grund, weswegen die mir die 7 Minuten auf die 40 Kilometer abgenommen haben. Ja? Also sie sind vorne mit einem 40er Schnitt gebrettert und ich kam über meine 35 km/h nicht hinaus. Ja, was dann halt hinterher dazu geführt hat, dass ich natürlich nach hinten durchgereicht wurde. Und dann aufs Laufen gewechselt bin, irgendwie als 10 Letzter oder so. Und mein Anspruch war natürlich nicht Letzter zu werden. Und ich wusste aber, wenn ich natürlich aufs Laufen gehe, dass dann meine Disziplin kommt. Und das war dann auch so, ich habe dann noch 11 Leute überholt, nochmal wieder in einer sehr schnellen Zeit, auch wieder von 39 Minuten auf 10. Genau, und bin dann immerhin noch auf den 48. Rang gelaufen, 58. Rang, genau, von 80, aber das ist natürlich nicht mein Anspruch. Also ich wollte vorne mit dabei sein und ja, habe halt gemerkt, wenn die mir aber auf dem Rad 7 Minuten nehmen, dann und ich nur 3 oder 4 Minuten zulaufe, dann fehlt da einfach noch was, ne? Nach ganz Ja, vorne. Und ja, deswegen das war ich stimmt. da nicht zufrieden. Das Weil stimmt. das war, glaube ich, das Problem, weil man halt diese Triathlon halt im direkten Vergleich eine Woche später hatte. Das war das, glaube ich. Klar, kann ich aber sehr gut nachvollziehen, wenn man erst so einen sehr guten Lauf gehabt hat und denkt, jetzt läuft's, also jetzt könnte es laufen und dann nichts mehr, wird man quasi wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und das ist dann halt auch ärgerlich. Ja, ich habe es ja schon erwähnt. Du bist sehr, sehr, sehr aktiv. Du bist, glaube ich, in meinem, ich sag mal, ich mag das Wort zwar nicht, aber in meiner Filterbubble so, glaube ich, der aktivste, weil du Oh, auch, ja, du schreibst auch halt sehr viel noch dazu und bist halt auch immer im Fotos machen. Bin ich ja, ehrlich gesagt, komplett das Gegenteil. Ich habe gestern zum echt? Beispiel einen Lauf gehabt und da habe ich ganz kurz gesagt, soll ich das Handy raus? Und, ach nee, komm, kein Bock aufs Handy rausholen. Weil allein nur das Rausholen, da habe ich schon irgendwie keinen Bock. Aber du bist halt wirklich immer Fotos und alle immer dabei und, finde ich auch sehr cool und wie gesagt, ich lese mir das auch sehr gern durch, auch gerade deine Rennberichte danach, weil du auch dann halt so schonungslos mit dir selber umgehst und man kann auch so ein bisschen dann halt auch mitfühlen, wie es dir wohl dann ergangen ist. Also das fand ich halt ganz cool. Ja, also Das ich ist weiß nicht, ob du natürlich dazu jetzt noch schön was zu sagen wolltest, aber ich wollte es halt nur mal erwähnen, dass du halt in Dings nochmal sehr aktiv bist. Aber ich verlinke es Aber auch gerne in die Shownotes. ja, das hört sich jetzt, ich muss mal sagen, das hört sich jetzt eigentlich schon ein bisschen schlecht an, ne? Oder ja, wie würde man sagen, weil ja, Instagram ist natürlich so ein Kanal, wo man halt viele hat, gerade die ganzen Influencer, die da täglich dann auch mal 3, 4 Sachen posten. Also so bin ich ja nicht, ne? Das möchte ich ja dann mal eben kurz Nee, klarstellen. auf keinen Fall. Also, Also weißt du, ich. ich hab auch ein paar bei mir abonniert und dann siehst du sie dann halt mit irgendwelche Flaschen in die Kamera Ja. halten und so, da scroll ich gleich vorbei, weil das Ja, interessiert mich gar nicht. genau. Nee, Also so bist du ich nicht du. versuche. Ja, sorry. Nee, ich war Ja, nicht fertig. genau. Also ich versuche halt nur Sachen zu posten, die einen auch gegebenenfalls interessieren könnten oder die mir halt gerade besonders irgendwie am Herzen liegen. Ne? Also wenn ich halt meistens sind es ja irgendwelche harten Trainingseinheiten, die ich gemacht habe, wo ich dann auch sage, liefen gut, liefen schlecht, ne? Und ich dann ein vernünftiges Foto mit der GoPro hinbekomme. Oder halt vor allem natürlich auch so die Wochenenden, ne? Weil ich ja doch relativ viele Wettkämpfe und Rennen mache und genau, dann halt auch immer so einen kurzen Rennbericht schreibe, den ich versuche nicht ausufern zu lassen, aber halt irgendwie in der Kürze, ja, kurz und knapp halt zu beschreiben, wie ich mich gefühlt habe und wie es halt auch weitergeht, ne, in der Saisonplanung, wo ich dann ja auch immer wieder Feedback bekomme, ja, willst du nicht da noch starten oder da hast du dir aber viel vorgenommen oder auch, ja, total cool, ne, und gute Leistung. Also klar, das ist irgendwie, fühlt man sich dann auch gebauchpinselt und deswegen macht man das wahrscheinlich auch, ne? Aber einfach auch, um ein bisschen auch andere noch zu motivieren und zu zeigen, hey, das ist halt auch alles möglich, ne? Also ihr müsst nicht nur eine olympische Distanz das Jahr euch aussuchen oder so, sondern der Körper kann auch mehr. Und um da vielleicht dann direkt in die Brücke zu schlagen, ich heiße ja bei Instagram halt Mr. Vegan Runner. Wie gesagt, ich bin halt Veganer und auch vor allem zu sagen, das geht auch alles vegan. Also ich meine, jetzt es kommt alles, oder viele Triathleten sind jetzt halt auch Veganer geworden und deswegen kommt das halt immer mehr. Auch in Medien oder auch, wie gesagt, auch bei Instagram natürlich rüber. Aber ich bin halt schon seit 8 Jahren Veganer, seitdem ich Triathlon mache. Also ich habe zeitgleich mit Triathlon angefangen und bin Veganer geworden. Und damals war das halt noch nicht so einfach, vegan zu leben. Und damals kannte ich mich auch noch nicht so gut aus. Und ne, so das Klassische, wie gesagt, da musst du in einem Reformhaus einkaufen. Heutzutage geht das natürlich viel einfacher. Das sagt der Daniel auch immer, was er sich so alles schon überall kaufen kann und besorgen kann von Laufen liebe Erdnussbutter jetzt. Genau, und will halt auch sagen, das geht halt auch alles vegan, ne? Also ich kann meine Leistung auch abrufen, obwohl ich Veganer bin oder ne? Oder trotzdem. Ja, also ich weder das eine als das andere, würde ich sagen. Ich meine, Nee, genau. ich bin jetzt halt nicht Veganer, aber Nee. ich kann auch, also gerne auf Fleisch verzichten, da habe ich auch kein, jetzt nicht unbedingt das Problem. Und das, wie du sagst am Anfang, du hast bis jetzt 8 Jahre, sagst du Veganer, und wie es jetzt ist und wie es vorher war, du hast ja quasi alles mitgemacht und du siehst ja eigentlich, Genau. was, sag mal, die vegane Szene jetzt, wie weit es jetzt gebracht hat oder was erreicht hat. In den ganz normalen Einkaufsläden gibt es Haufen Produkte, die man Genau. jetzt vegan einkaufen kann und so. Und ich denke, dass da ist noch nicht das Limit erreicht, wo es bis dahin, wie es bis dahin weitergeht. Also da kann noch Genau. jede Menge passieren, glaube ich, oder wird auch noch jede Menge passieren in der Richtung. Genau, weil die Menschen einfach ein bisschen gesundheitsbewusster sind. Aber verstehe mich da nicht falsch, ich möchte nicht sagen, ne, Fleisch essen ist. Also ich lasse das jedem sich selbst überlassen. Ne, also ihr könnt auch die Leistung natürlich bringen mit Fleisch, definitiv. Ich wollte halt nur sagen, ich kann es auch trotz, weil es wird halt oft immer gesagt, ne, so dieses klassische Eiweiß und Mangelerscheinung und schieß mich tot. Ne? Aber ich kann es halt trotzdem, ne, und ich regeneriere trotzdem auch schnell. Ne? Also das wollte ich eigentlich nicht sagen. Ich wollte nicht sagen, dass es besser ist oder schlechter oder wie auch immer. Also wie gesagt, ich bin da so jemand, ich gehe da nicht raus und sag Fleischesser alles scheiße und so, sondern ich sag nur, ich kann es halt auch. Also ich will eigentlich so ein bisschen Vorzeigeobjekt. Ja. Und das ist halt auch das, was ich bei Instagram natürlich widerspiegeln will oder bei Facebook zu sagen, ey, so mache ich das und wenn ihr das auch so macht, kann das gut gehen oder ne? Könnte das gut gehen, genau. Und wenn nicht, dann nicht. So. Ja, nichtsdestotrotz wollte ich dir auf jeden Fall ein großes Kompliment machen für dein, ich sage jetzt mal Instagram oder Facebook. Okay. Ja, wie du es halt aufziehst, finde ich halt auch sehr gut, weil das einfach wirklich, wie gesagt, es ist zwar gut detailliert beschrieben, aber auch nicht so, dass ich sage, oh nee, also das ist alles durchzulesen, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ja. Ja, Das, du liest genau. man schnell durch und man weiß eigentlich schon Bescheid sozusagen. So, wie so dein kleiner Blog sozusagen. Danke. Ja, also jetzt am Wochenende ist der Ironman Frankfurt, um mal Ja, weiterzugehen. bitte. Wir haben eine kleine Gruppe aufgestellt, die vor Ort ist. Ja. Dazu zählt der Daniel, soweit ich weiß, Jo. und seine Freundin, die Maria. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube auch die Franzi wird auch da sein. Und du und natürlich auch ich werden vor Ort auch da sein. Yeah. Für alle Zuhörer, ihr könnt gerne vorbeikommen und ja, und mit anfeuern auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, macht auf jeden Fall Laune, auch zuzugucken. Und gerade wenn es dann später auf die Laufstrecke geht, das ist, also ich fand das immer sensationell und es werden jede Menge Top-Athleten kommen, aber dazu kommen wir später nochmal. Du bist ja auch beim Frankfurter Ironman schon mal gestartet. Genau. 2015 hast du mir erzählt. Ja. Ich übergebe dir einfach mal das Wort, kannst du mir aber Alles erzählen. klar. Ja, ich sage mal so, ich erzähle natürlich jetzt nicht so mega gerne darüber, weil ich mich dann hinterher immer doch auch irgendwie ein bisschen schäme oder ärgere. Aber Das musst du 2000, doch gar nicht. Also im nein, Endeffekt, natürlich nicht. Nein. das wollte ich noch, das wollte ich, musste leider unterbrechen, Entschuldigung, aber Ja, bitte. das muss ich noch sagen. Wo du gesagt hast, dass du angefangen hast, beziehungsweise ja, wo du angefangen hast mit Brustschwimmen, ja, Ja. und obwohl du, ja, nicht so gut kraulen konntest und dich einfach getraut hast. Ja. Und ich glaube, da sollten sich schon mal viele einfach mal die Scheibe abschneiden und sagen, ey, scheiß drauf, dann schwimme ich halt Brust, mein Gott, und dann vielleicht komme ich auch als Letztes durch sie, aber ich will es einfach mal erlebt haben. Ja. Und das kann ja auch wirklich nur jedem mal ans Herz legen, das mal gemacht zu haben, scheißegal, wie ihr schwimmt. Ja. Genau. Definitiv. Und da werden ja auch immer mehr so Schnupperdistanzen zum Beispiel angeboten, ja, also die dann nur 300 Meter schwimmen sind, weil das Schwimmen halt für die meisten echt das große Problem ist. Dann 10, 15 Rad und dann nur 3 Laufen. Auch da kann ich wieder nur empfehlen, Essen Triathlon dieses Jahr findet in Ballenersee statt, das erste Mal wieder seit 1984. Da wird halt auch diese kleine Schnupperdistanz angeboten. Also jeder, der auch nur Brustschwimmen kann, nur ein Trekkingrad hat, ihr könnt genau dort an den Start gehen, auf der Schnupperdistanz. Die ist quasi genau wie für euch gemacht, nur 200, 300 Meter schwimmen. Ja, und das kriegt man dann halt auch mit Brustschwimmen natürlich gut über die Bühne. Genau, wenn ich es nicht vergesse, kommt es auch in die Shownotes. Jo, das wäre super. Immer mal vermerkt. So, dann kannst du jetzt mal von einem Ironman erzählen, brauchst dich nicht schämen. Nein, genau. Also 2015, für die, die halt jetzt nicht so viel mit Triathlon zu tun haben, 2015 war das Hitzejahr, das war der heißeste Tag des Jahres und der Wetteraufzeichnung in Frankfurt. Wir hatten in der Spitze 40 Grad im Schatten. Also es war, ja, wie gesagt, das Wetter war schon unangenehm und das hat mir natürlich auch nicht in die Karten gespielt. Wie gesagt, ich habe meinen ersten Ironman da gemacht. Ich war zuvor im Mai auf Mallorca mit dem Ironman Trainingslager, habe da auch den Renndirektor Pascal Morillon kennengelernt, der den Ironman halt veranstaltet in Frankfurt. Und im Mai wussten wir natürlich noch nicht, wie warm es wird. Das hat sich dann im Juli aber relativ schnell ergeben. Es war Tage vorher halt schon so warm, dass eigentlich schon absehbar war, dass Neo-Verbot ist, was mir natürlich als schlechter Schwimmer nicht entgegenkommt. Genau. Morgens früh im Start 5 Uhr, als wir mit dem Shuttle rübergefahren sind, hatten wir halt schon 26 Grad Außentemperatur und das Wasser war mindestens genauso warm. Also es war richtig, richtig warm, es war eine Badewanne. Ja, und dann bin ich halt auf die Schwimmstrecke. Der Start war, also für mich damals noch, das war noch eines der ersten, der letzten Rennen mit Massenstart. Das war für mich natürlich Gänsehaut pur und deswegen bin ich auch so natürlich so ein bisschen traurig, dass das nicht mehr der Fall ist. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch so eine Waschmaschine da gehabt. Das heißt, man wurde gut durchgeschüttelt. Genau, also Start lang. Ja, das gehört irgendwie dazu eigentlich, ja. Dann Langener Waldsee geschwommen. Raus auf die Radstrecke und da kam halt dann die Sonne schon raus. Ja, ich wusste halt, ich muss mich kühlen, ich hatte 2 Radflaschen hinten am Sattel und meine komplette Verpflegung im Rahmendreieck, also wie die Profis das halt eigentlich auch machen und wie ich es auch noch bis heute immer mache, Gel oder Maltodextrin oder was, alles im Rahmendreieck und Wasser nur noch dabei, damit ich nur noch Wasser aufnehmen kann oder aufnehmen muss an den Verpflegungen. Und genau, immer Wasser über den Kopf und getrunken ohne Ende. Aber dann fing es halt schon an, ab Kilometer 50, dass ich Atemprobleme bekommen habe, stehen bleiben musste, weil ich keine Luft mehr bekommen habe und nicht wusste, was da eigentlich los ist. Dann immer wieder weitergefahren und mich quasi so die erste Runde durchgeschleppt habe und schon überlegt hatte, auszusteigen. Da habe ich gedacht, ey, du hast jetzt nicht hier dafür trainiert, um dann nach der ersten Radrunde zu sagen, das war's. Ne? Dann habe ich gesagt, naja, dann rollst halt ins Ziel. Ja, bin dann auf die zweite Radrunde gegangen und wieder quasi draußen Richtung Feldberg in Frankfurt, wer sich ein bisschen auskennt, viel offenes Feld, kein Schatten, Sonne hat halt geknallt ohne Ende. Ich habe schon gemerkt, Sonnencreme lässt nach, ich habe die ersten heißen Stellen auf dem Rücken gehabt, damals noch einen kurzen Renneinteiler gehabt, was natürlich auch dem Ganzen nicht förderlich war, mit einem Sonnenbrand zu fahren, ist halt eine Entzündung für den Körper, das ist nochmal zusätzlich stresst. Genau, musste vom Gas gehen. Ich hatte mir eigentlich ausgerechnet, so 6 Stunden zu fahren. Musste aber wirklich immer wieder anhalten. Ich hatte auch Hustenattacken und wusste halt gar nicht, was los ist. Und bin dann irgendwann, um das kurz zu machen, nach 6 Stunden 30 oder was in die Wechselzone gerollt. Hab dann eigentlich erstmal nur durchatmen müssen. Also ich war einfach froh, dass ich unten war. Meine Freundin hat halt in der Wechselzone gewartet und hat sich schon Sorgen gemacht, weil sie natürlich so mit 6 Stunden gerechnet hat. Ich bin auch die erste Runde recht gut angegangen und ja, wie gesagt, es wurde dann leider dann schon mal eine halbe, dreiviertel Stunde später. Hat sich Sorgen gemacht, aber dann bin ich in die Wechselzone und dachte, so, jetzt kommt deine Disziplin, laufen kannst du. Kannst du auch bei 40 Grad, weil, hatte ich ja vorhin gesagt, je wärmer es ist, eigentlich habe ich damit keine Probleme. Ich hatte aber, wie gesagt, auf dem Rad immer schon diese Hustenanfälle und habe mich gedacht, was ist das? Ne? Ja, dann in die Wechselzone, Schuhe angezogen, ersten Kilometer losgelaufen, meiner Freundin entgegen, noch gewunken, noch einen halben Kilometer weitergelaufen und umgefallen. Und da war dann für mich das Rennen beendet. Sanitäter haben mich dann zur Seite genommen, direkt in Schatten. Ja, also für mich war erstmal kurzer Blackout. Und ich bin dann aber auch relativ schnell wieder zu mir gekommen. Ja, die haben mir dann erstmal Kochsalzlösung gegeben, weil sie dachten, ich wäre halt dehydriert. Genau. Und ich musste aber eigentlich brauchte erstmal ein Sauerstoffzelt. Also erstmal Sauerstoff, weil ich halt keine Luft mehr bekommen habe. Das war halt die Problematik. Ja, also ich konnte eigentlich auch nicht weitermachen. Ich durfte auch nicht mehr weitermachen. Also deswegen, wenn man sieht, in den Ergebnislisten jetzt hinterher, sieht man dann noch nicht mal, dass ich losgelaufen bin, weil ich natürlich nicht bis zum ersten Zeitmessung gekommen bin. Ja, die war ja bei Kilometer 3, 4 oder was. Sondern ich bin ja davor, wie gesagt, dann einfach zusammengebrochen. Ja. Und ich habe auch Fotos noch vom Laufen, aber nur für den ersten Kilometer, wo ich eigentlich noch relativ fit aussah und auch, wie gesagt, auch noch gewunken habe. Und ja, und zack, ging relativ schnell, dass mir der Stecker gezogen wurde. Weißt du, was da jetzt los war, warum du jetzt so Hustenanfälle hattest und so? Genau, also das Ende vom Lied war dann, dass wir dann an dem Abend noch direkt nach Hause gefahren sind, obwohl wir noch ein Hotelzimmer hatten. Aber ich gesagt habe, in seinen eigenen vier Wänden fühlt man sich ja immer ein bisschen besser. Nächsten Tag direkt zum Lungenfacharzt. Der hat dann natürlich Asthma festgestellt, also Belastungsasthma bzw. Heuschnupfen, also deswegen halt offenes Feld draußen. Ne? Ich wusste vorher nicht, dass ich Heuschnupfen Asthma bekomme oder vom Heuschnupfen Asthma bekomme, sondern ich hatte immer nur ganz normal Heuschnupfen. Und genau, also das haben sie festgestellt, aber was noch hinzukam, ich hatte halt Herzstiche. Also schon, ich bin halt zusammengebrochen, hatte Herzstiche und diese Luftnot und hatte das dann Tage danach auch noch. Ich konnte bei uns in der ersten Etage die Treppen nicht hochgehen, ohne dass ich also zwischendrin stehen bleiben musste. Wie gesagt, mit Herzstich, ich bin nachts aufgewacht. Also es war eine Tortur, um es kurz zu machen. Ich war in sechs unterschiedlichen Kliniken. Ich habe in Köln angefangen, Dortmund, bis dann hinterher nach Bad Oeynhausen ins Westdeutsche Herzzentrum. Weil wir das alleine halt mit der Lunge halt nicht erklären konnten. Also ich war, wie gesagt, in zwei Lungenfachkliniken und in vier Herzkliniken. Und keiner konnte mir sagen, die haben am Anfang natürlich auf Herzmuskelentzündung getippt mit Asthma. Aber es hat halt alles irgendwie, es wurde nicht besser. Ja? Und der Ironman war im Juli und ich war Ende Oktober dann endlich, nachdem sich mein Sportarzt des Vertrauens aus Köln, wir haben zu dem Zeitpunkt Köln gelebt, sich dann quasi dem angenommen hat, meine Berichte, CT, MRT, also ich habe vier MRTs gehabt, keiner konnte irgendwie daraus was lesen und in jeder Klinik musste ich wieder ein neues MRT vom Herzen machen, weil die das nicht weiterverwenden konnten. Was irgendwie auch, ja, das hat mich ganz schön frustriert alles. Wie gesagt, ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht mal allein einkaufen. Und das war dann halt ein Prozess von Juli bis Oktober, wo ich keine Treppen gehen konnte, ohne Atemprobleme zu haben. Ja, auf jeden Fall mein Sportkardiologe hat sich dem angenommen, meine Berichte zur Charité geschickt nach München und nach Berlin. Und dort haben sie dann festgestellt, dass ich einen angeborenen Herzfehler habe. Und der sollte dann in der Herzklinik in Bad Oeynhausen operiert werden. Genau, da war ich dann auch eigentlich zur Operation eingeschrieben, lag dann eine Woche da drin und die haben meinen OP-Termin immer von einem Tag auf den nächsten verschoben, was mich natürlich auch noch frustriert hat, weil ich gedacht habe, endlich hat jemand was gefunden. Man freut sich ja dann, wenn man auch weiß, was es ist. Und wenn ich jetzt operiert bin, danach geht es mir wieder besser. Dann Reha und dann kann ich wieder Sport machen. Ja, war dann leider nicht so. Sie haben mich dann nach 5 Tagen, nachdem sie nochmal eine Herzkatheteruntersuchung gemacht haben, wieder entlassen. Weil zu dem Zeitpunkt war ich 25 und sie haben mir gesagt, dass das Risiko, dass was passiert während der Operation, größer ist als das Risiko, dass mir im Alltag halt mit dem angeborenen Herzfehler was passiert. War für mich natürlich ein Schock. Das glaube ich. Ne? Weil ich nicht wusste, wie geht es jetzt weiter? Mir ging es ja immer noch nicht gut im Oktober. Also, ne, was soll ich jetzt machen? Ich hatte gedacht, ich werde operiert und danach ist alles, ne, ganz normal Reha und dann kann ich nach und nach wieder mit Triathlon anfangen. Aber die Fachärzte da haben mir halt gesagt, sie müssten mich halt am offenen Herzen operieren. Das heißt, Brustschnitt, Herz raus, Operation, Herz wieder rein. Und das wollten sie halt bei einem 25-Jährigen nicht machen. weil das Leben dafür dann halt dann doch, weil ich nur 25 Jahre gelebt habe, so ungefähr, und haben mir das aber dann so erklärt, ja, mit einem 50-Jährigen würden sie es machen, mit mir aber nicht, wo ich mir denke, wo ist da der Sinn, ne? Also ich habe halt noch mein halbes Leben vor mir und naja, war sehr, sehr frustriert. Ja, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du frustriert wirst. Vor allem ist das ja auch eine lange Zeit und du hast selber gesagt, du hast halt immer Probleme auch mit dem schon allein Genau. Treppen gehen, muss man sich ja vorstellen. Oder ständig dann Probleme, allein Atemnot, wenn du nur die Treppe hochgehst. Ich wohne hier im ersten Stock, das müsste ich jeden Tag machen. Und das wäre furchtbar. Und du sagtest ja auch, dass du auch in der Zwischenzeit keinen Sport machen konntest, gell? Genau, also ich konnte gar nichts eigentlich machen. Also meine Freundin hat mir dann damals Yoga geschenkt, eine Yoga-10er-Karte. Und also muss man ja ehrlich sein, wenn man, also jetzt sagt man, ja, Yoga ist halt super, ne, zu dehnen und so. Und neben dem Triathlon macht man im Winter und mache ich auch immer noch regelmäßig. Aber damals war es nur Yoga. Also ich konnte nicht trainieren und dann Yoga als Ausgleich oder zum Dehnen, sondern ich habe nur Yoga gemacht. Und selbst beim Yoga, wenn ich dann aus der Position vom Hund in Stand gekommen bin, habe ich einen Kreislaufzusammenbruch fast gehabt. Ja, da musste ich erstmal festhalten. Also es war vom Wettkampfsport hin zu null, ne? Und habe dann in der Zeit ich habe, wie gesagt, wir haben in Köln gewohnt, war beim ASV Köln im Triathlonverein und habe da den Elmar Spring kennengelernt. Der hat jetzt auch ein Buch veröffentlicht vor kurzem, weil ihm quasi was Ähnliches passiert ist. Und er hat damals halt nicht ein Angebot, was ist das denn, eine Herzmuskelentzündung gehabt und hat seitdem ein Spenderherz und hat da dazu auch ein Buch geschrieben. Also er hat quasi, genau, er ist halt auch Triathlet, Ironman, hat mehrere Ironman gemacht und ist dann einfach von einem Tag auf den anderen, hat er einen Herzinfarkt gehabt. Und dann haben die Ärzte halt eine Herzmuskelentzündung festgestellt und er hat jetzt ein Spenderherz und hat dann auch mit seinem Spenderherz schon wieder einen Ironman gemacht. Also eine riesengeile geile Sache und Top-Typ. Und wie gesagt, waren bei mir mit im Verein und mit dem habe ich mich natürlich auch viel unterhalten. Der hat mir eigentlich mit in der Zeit mit am meisten auch Kraft gegeben, dass das halt irgendwann wieder alles wird, ne, mit meinem Herzen. Und genau, das hat mir auch halt so ein bisschen geholfen, erstmal wieder klein anzufangen und darauf zu hoffen, dass sich das irgendwann wieder gibt, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall auch eine krasse Geschichte, was du hier durchmachen musst. Vor allem muss man sich auch vorstellen, jetzt mal den Sport und so beiseite. Du warst 25 und es ging um dein Herz. Ja, ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie dir, keine Ahnung, das Kreuzband gerissen hast oder so, sondern das ist schon, glaube ich, das wichtigste Lebensorgan und man weiß halt nicht, wie es weitergehen soll, gell? Genau, ja. Die Ärzte haben das ja auch relativ, also sie haben sich da schon viel Gedanken gemacht und das relativ ernst genommen, weil Schattenseite, kurz vor dem Trainingslager 2015, das Ironman-Trainingslager im Mai, ist mein Vater gestorben mit 55 an einem Herzinfarkt. Also war ich quasi auch schon vorgezeichnet und die haben dann halt auch alle, deswegen bin ich auch durch so viele Kliniken getingelt, weil sie das halt so ernst genommen haben, ne? Weil sie gesagt haben, okay, da ist eine Vorerkrankung in der Familie und ne, irgendwas muss da sein. Aber dass sie mich halt nicht operiert haben, das war halt für mich so mega frustrierend, weil ich dachte, jetzt geht's halt nicht weiter. Und dann haben sie mir eigentlich auf dem OP-Tisch da dann quasi gesagt, ja, also wenn du jetzt noch weiter so 20 Kilometer Rad fährst und mal 10 Kilometer läufst, dann kann auch nichts passieren. Aber so Leistungssport oder Wettkampfsport würden sie mir nicht mehr empfehlen. So mit dem Herzen. Und dann habe ich halt gesagt, Jungs, wisst ihr was? Wenn ich in einem Jahr nochmal einen Ironman mache, dann schreibe ich euch eine Karte und so ist es ja dann quasi auch gekommen. Ich habe dann halt einfach weitergekämpft, so wie es sich gehört. Ja, also ich habe halt nicht aufgegeben. Wie gesagt, sie haben mir angeraten, keinen Sport mehr zu machen und einfach, also was heißt kein Sport, aber nur so, ne, Fitnesssport und 20 Kilometer Radfahren und alles. Einen Bisschen kleinen lockerer Rahmen halt. anzugehen, genau, im kleinen Rahmen. Und naja, ich bin dann halt ein Jahr später schon wieder einen Marathon gelaufen und ja, hab halt gezeigt, dass es auch anders geht. Okay, Ja. ja, auf jeden Fall eine krasse Geschichte und auch danke für deine offenen Worte hier. Ja. Also du sagtest mir jetzt auch, du willst, wenn du jetzt schon mal da bist in Frankfurt, dich halt fürs nächste Jahr anmelden, ja. Genau, Das, also ja, ja, genau. Also nachdem 2015 ja halt so schlecht in meinen Augen gelaufen ist, habe ich natürlich noch eine Rechnung offen. Und da Frankfurt das Jahr, der Ironman ist, der mich am meisten eigentlich fasziniert. Ich bin, seitdem ich Triathlon mache, da immer Helfer gewesen, also immer in der Finisher-Linie, Catcher nennt man das. Also die Leute, die reinkommen, die Finisher, die schnappt man sich dann, gibt ihnen eine Decke, zeigt dir, wo alles ist. Und genau, war da schon immer quasi freiwilliger Helfer. Und deswegen habe ich auch gesagt, wird mein erster Ironman da. Und da ich den nicht gefinisht habe, wird natürlich auch jetzt der nächste Ironman in Frankfurt stattfinden. Und das ist dann nächstes Jahr, genau. Cool. Da werden wir dich auf jeden Fall dann auch nochmal einladen und dann kannst du mal erzählen, wie es dann für dich gelaufen ist. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es dann auf jeden Fall besser läuft. Ja, das hoffe ich doch. Wird jetzt alles ein bisschen fokussierter und akribischer angegangen, ja. Ja, gut. Jetzt weißt du ja auch ungefähr, wie es da abgelaufen ist und ich glaube, du kannst Genau. damit besser umgehen als damals, wo es sich halt kalt erwischt hat, gell? Genau, ja. Man achtet jetzt natürlich auch ein bisschen mehr auf seinen Körper noch, ne? Das kommt noch hinzu. Man wird ein bisschen vorsichtiger, auch wenn man halt mal eine Erkältung hat und so, was ich sowieso jedem anraten kann, dann einfach mal ein bisschen weniger zu machen, weil man spielt ja dann doch damit seinem Leben. Genau. So wichtig ist dann der Sport dann doch nicht, ja. Nee, also, genau. Ja. Was nehmen wir da? Ich habe jetzt noch ein paar Stichwörter habe ich mir noch hier aufgeschrieben. Okay, machen wir erstmal deinen Job, weil ich finde ja deinen Job sehr interessant und wo wir uns damals beim WHIW getroffen haben, habe ich so aus Versehen, weil ich es einfach falsch verstanden habe, ganz abschätzig gesagt, ja, der Matt musste so hier Schwimmbad und Bademeister spielen. Dachte Genau, so, ich bin kein ja. Bademeister, ich bin Rettungsschwimmer. Ja, gut. Ja. Gut, du bist Rettungsschwimmer und zwar der Adrian wirst du bald kennenlernen und ich werde natürlich auch vorbeikommen, denn du hast mir erzählt, du bist beim Swimrun Essen, bist du da als Rettungsschwimmer angeteilt. Genau, richtig, ja. Über die DLRG, ja. Ja, da wirst du aufpassen, dass der Adrian da nicht untergeht mit Genau, seinem, richtig. ich glaube, der Thomas Wutig ist das, mit dem er da den macht, wenn ich das noch Ja, richtig echt. in Erinnerung habe. Ja, dann werden wir uns da auf jeden Fall nochmal sehen und können ja nochmal ein paar Worte nochmal wechseln. Ja, vor allem. Auch, dass ich den Adrian dann mal endlich mal kennenlerne. Genau, das mal, das tungst mal einfach mal. Ja, genau. Ich döpp ihn mal eben kurz, sondern. Genau. Hi, hier bin ich. Ja, kannst du mal so vielleicht einen kleinen Einblick in deinen Job geben, weil du bist ja so wie ich das mitbekommen habe, kannst du mich gerne korrigieren, wenn es falsch ist, beim WHEW, das war so dein erster Arbeitstag auch, gell? Genau, also das erste Wochenende, genau. Ich habe einen Tag vorher schon da gearbeitet, Okay. ja. Ja, witzigerweise, also um kurz, also wirklich ganz kurz, ich habe eigentlich BWL studiert mit dem Schwerpunkt Marketing und habe dann ein Jahr bei Nike gearbeitet in Frankfurt, zu der Zeit, wo wir auch in Köln gelebt haben. Bin da dann gependelt und habe auch viel von Köln dann aus machen können. Und habe danach dann ein halbes Jahr jetzt für Bunat im Online-Marketing, also das ist ein Laufladen hier in NRW, gearbeitet und habe dann irgendwie gemerkt, ja, also Sport, ich kann meinen Job ja irgendwie schon so ein bisschen mit dem Sport auch kombinieren, aber nur im Büro, nee, das wird irgendwie nichts. Und habe dann gesagt, so, was machst du jetzt? Und dann habe ich irgendwie schon immer eigentlich einen Traum gehabt, zur Polizei und ja, musste da dann für den Bewerbungszeitraum, der jetzt halt läuft, gewisse Anforderungen, also haben die, wie ja zum Beispiel ein Sportabzeichen oder halt ein Rettungsschwimmerschein und man musste halt Bronze machen. Und ich habe dann gesagt, naja gut, wenn ich Bronze mache, kann ich auch direkt Silber machen, hast du was in der Tasche und kannst sogar noch dann nebenbei arbeiten. Denn die Stadt Essen hat halt ausgeschrieben, dass sie Rettungsschwimmer sucht, dringend. Die brauchen halt, wie gesagt, mindestens Silber. Und dann habe ich das halt relativ kurzfristig an einem Wochenende gemacht. Und ja, eine Woche später, also ich habe dann Bunat gekündigt. In der Probezeit ging das ja alles problemlos. Und habe gesagt, Jungs, tut mir leid, aber ich habe irgendwie doch noch ein bisschen noch mehr im Kopf vor. Und ja, genau. Bin dann jetzt seit 10 Wochen Rettungsschwimmer. Und ich muss sagen, es macht halt mega viel Spaß, weil ich natürlich den ganzen Tag draußen bin. Hinzu kommt, dass ich bin im Rugerbad hier in Essen. Das ist auch mit einer der ältesten Bäder hier so im Umkreis. Und die haben halt wir haben ein großes Sportbecken, 50 Meter Bahn, 10, 50 Meter Bahn, Sprungturm bis 10 Meter und halt unten noch eine 60 Jahre alte Wellenmaschine, also auch ein Wellenbecken und Nichtschwimmerbereich. Also wir haben ein Riesenbad, das locker 15.000 Leute am Tag beherbergen kann. Okay. Also das ist halt echt riesig. Und genau, und jetzt letzten Sonntag, also die Temperaturen machen natürlich oder sind dafür da, dass jetzt gerade natürlich auch super viel Betrieb ist. Letztes Wochenende sind wir jetzt mal auf 7.000 an einem Tag gekommen, was schon für mich schon ordentlich Stress auch natürlich mit sich bringt. Aber es macht halt auch Spaß. Also ich habe meine Truppe da, also mein Verein, der da trainiert, weil ich damals auch mal trainiert habe oder auch natürlich immer jetzt noch neben beziehungsweise nach der Arbeit da schwimmen kann. Ich habe super viele Leute jetzt auch darüber hinaus kennengelernt, Schwimmer, andere Triathleten. Ja, es macht einfach Spaß, weil ich natürlich am Wellenbecken nicht am Wellenbecken, am Sportbecken eingeteilt bin. Genau, habe ich natürlich aber auch den mit einfachsten Part, muss man ja mal sagen, in dem ganzen Bad. Weil da halt Schwimmer sind, die auch schwimmen können und die relativ selten untergehen und genau. Ja. Also es macht halt viel Spaß. Aber es ist halt auch an vollen Tagen, wie jetzt am Wochenende oder ja, überhaupt in der Spätschicht, ist es halt auch echt anstrengend. So dass man auch nach ein paar Stunden immer wieder eine Pause haben muss. Das ist auch extra so eingeplant. Wir haben halt eine 6- oder 7-Tage-Woche. Also ich arbeite 17 Tage am Stück, habe dann einen Tag frei, arbeite dann wieder 11 Tage am Stück, habe wieder einen Tag frei im Schichtbetrieb. Und wie gesagt, im Nachmittagsbereich ist es dann halt schon so anstrengend, dass man dann nach 2, 3 Stunden dann eine Pause hat, um dann nochmal 2, 3 Stunden zu arbeiten. Also wir arbeiten maximal 7 Stunden, weil wenn es richtig voll ist, musst du natürlich die ganze Zeit das Becken im Blick haben, ne? Ja. Ja, da ist bei dir so die Frühschicht die lockere Schicht, gell? Weil du Genau, da hast richtig. wahrscheinlich nicht so viele, wahrscheinlich nur die, die jetzt, keine Ahnung, wirklich schwimmen wollen, da kommen da Genau. vorbei, schwimmen, ziehen ihre Bahn und so hast du dann halt ganz viele Familien noch, ja. Das ist Richtig, genau. sehr klar. Also deswegen habe ich natürlich extra für heute, habe ich ja die Schicht getauscht. Ich habe diese Woche Spätschicht. Also wünsche mir Glück, dass diese Woche nichts passiert, keiner ertrinkt und ich nicht reinspringen muss. Genau, und heute hatte ich dann Frühschicht. Dann geht es natürlich um 5 Uhr los und dann bis knapp 11 Uhr mit Putzen und Aufräumen und so. Und da hast du dann halt nur die wirklichen Sportschwimmer, die dann ab 6 Uhr kommen, ihre Bahn ziehen und ja, dann wieder abhauen. Ne? Also ganz entspannt. Die kennt man dann meistens doch, gell? Genau, richtig, ja. Das ist dann eher dann so ein bisschen Rennerslalom. Da muss dann auch, also wir haben 3 abgeleinte Bahnen, da musst du natürlich dann auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, ne? Wer passt jetzt auf welche Bahn? Und so mache ich das dann so. Teile die Bahn so ein bisschen ein, damit es da halt auch kein Gerangel gibt, weil Das finde ich das kenne ich ja super. selbst. Ja. Das finde ich echt super. Also mal ganz ehrlich, also wenn du siehst dann also wirklich welche dann die Seiten blockieren oder hier in, also ich muss ehrlich sagen, das ist ja fast in jeder Lebenslage, in jeder Sportlage, sage ich jetzt mal, ob Laufen, Radfahren oder Schwimmen, es gibt immer Leute, die einfach nebeneinander die Bahn blockieren. Ich hatte das nämlich gestern, wo dann eine Familie meinte, erstmal den ganzen Feldweg da zu blockieren und dann noch einen Hund dabei zu haben, der nicht an der Leine ist, habe ich ja kein Problem mit, aber dann muss der Hund auch hören, ja, und nicht mir hinterherlaufen auf einmal. Also da, ja, dann Genau. bauch beinahe der Kragen geplatzt, aber okay. Ja, und so, aber solche Leute, die beschweren sich dann halt selbst, wenn sie selbst mal in so eine Lage kommen, aber wenn sie das machen, dann sehen die das nicht, ne? Und so ist es halt im Schwimmbad halt auch. Also die beschweren sich halt, wenn sie dann Wasser abbekommen, vor allem natürlich die älteren Damen und Herren, die beschweren sich dann, wenn sie halt irgendwie Wasser abbekommen. Aber selbst machen sie halt, wenn sie dann Altdeutsch Rücken schwimmen, schlagen sie die ganze Zeit die Krawler neben sich. Also das ist halt, ne, man muss halt so ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen und wir haben echt genug Platz in dem Becken und die müssen dann nicht auf die abgeleinten 3 Sportbahnen gehen. Und das versuche ich halt auch so ein bisschen dann einfach zu koordinieren. Da gibt es auch immer Diskussionen, das sind dann halt andere, auch unschöne Diskussionen, weil manche Leute dann einfach denken, sie gehen schon seit 60 Jahren in dieses Bad und sie haben Anspruch auf diese Bahn quasi. Ja, aber dann halt nicht mit mir, weil, wie gesagt, ich weiß ja selbst, wie es ist. Also ich weiß ja selbst, gestern Abend war ich dann halt schwimmen in der Spätschicht, das war Katastrophe. Also ich war mit 8 Leuten auf einer Bahn, davon waren 6 Brustschwimmer. Aber das, ja, da hat sich halt keiner meiner Kollegen leider da richtig drum gekümmert. Da habe ich mich auch beschwert. So. Gut, dann muss ich dir hier auf jeden Fall nochmal ein Kompliment aussprechen, denn mehr Rettungsschwimmer sollten so sein wie du und das wirklich auch koordinieren. Also da, wo ich hingehe, wo ich, sag ich mal, gerne hingehe, das ist ja hier Neuwied, die Deichwelle, das ist halt eher auch so ein, Ja, die haben einen Bereich, wo dann so die Senioren ihr Yoga, sag ich, ihr Aquajogging machen und dann Ja. noch andere Bereiche und halt gibt es halt diesen 25 Meter Bahn und Ja. die gucken da wirklich, also da stehen immer welche, die uns beobachten, aber die kümmern sich dann auch nicht um dann die Leute mal vielleicht, ja, hier gehen Sie bitte auf die Bahn oder gehen, das würde ich wirklich begrüßen, wenn das viel mehr so machen würden. Also, ach, Matt, Ja, hättest du keine Freundin? ja, danke. Ja, ich find's auch echt, ich find's auch, ja, also echt traurig eigentlich, weil viele Rettungsschwimmer, das merke ich jetzt auch, die kennen das halt selbst nicht. Also die sind halt keine aktiven Schwimmer, ne? Also deswegen haben die einfach gar nicht Ja, dieses klar. Verständnis dafür, weil die halt selbst Ja. nicht getreten, geschlagen werden auf einer Bahn. Und dann sehen die das nicht. Und für die ist das klar, unser Job ist es, dass die Leute nicht untergehen, ne? Die sollen nicht Ja. ertrinken. Und deswegen konzentrieren sie sich auch nur darauf und denken dann, ihr regelt das schon untereinander. Aber manchmal muss es einfach von oben geregelt werden. Und wenn ich das halt sehe, dann genau, dann spreche ich das an. Und die meisten sind auch verständnisvoll. Aber ja, genau. Ich Man muss es halt denke, auch. ja, wie du sagst, die meisten, also wahrscheinlich auch sehr viele, wenn du denen dann halt erklärst, warum und so, dann Ja. werden die das wohl auch einsehen. Ne? Das ist Ja, halt, genau. na gut, vielleicht, wie gesagt, ist auch in allen Lebenslagen so, dass man auch oft mal den Weg des geringsten Widerstands geht und einfach, ach komm, die werden sich schon im Becken. Aber gut, so wie du es Ja. gerade gesagt hast, habe ich es gar nicht gesehen, aber ich dachte immer eigentlich so, die Leute, die dann auch wirklich dann da stehen, auch oft passionierte Schwimmer sind, hätte ich Ja, so leider nicht. gedacht. Leider nicht, das hatte ich auch immer gedacht. Und ich dachte, ich komme jetzt dahin und kann mich mit jedem Rettungsschwimmer toll über Schwimmen unterhalten. Und die können mir vielleicht sogar auch noch andere Tipps geben. Aber leider ist es eher so, dass ich also die Tipps gebe. Ich bin der einzige Triathlet und der einzige aktive Schwimmer in unserem Rettungsteam. Ja. Okay, wieder mal was dazu gelernt. Ja, so ist das. Okay, kommen wir von dir mal zu mir. Ja, bitte. Und zwar, was ich glaube, noch keiner weiß, weil ich das eigentlich nur mit mir selber ausmache, der 14. Oktober ist ein wichtiger Tag für mich. Und zwar findet da der Münchner Marathon statt. Zeitgleich findet aber auch der Essener Marathon statt. Und ich Richtig. war ja am Baldeneysee mit euch beim WRIW und ich fand das ja ganz cool. Ich fand das ja echt cool. Und du hast gesagt, das ist eine Runde, das sind 14 Kilometer um das Ding. Also wären es, so wie ich das, also ich habe mich noch nicht so wirklich damit auseinandergesetzt, aber so wie ich das sehe, zwei Runden sein. Ist das richtig? Genau. Okay. Jetzt darfst du mir so ein bisschen den Essener Marathon ein bisschen schön reden, weil ich bin echt versucht, mich daran eher anzumelden als in München, weil zumal das auch ja, um die Hälfte billiger ist. Und ja, einen guten Punkt hast du mir schon gesagt, du hast da den Rekord gelaufen unter 3 Stunden, wo ich auf jeden Fall gerne mal hin möchte. Ja, das ist ein schneller Marathon, das auf jeden Fall. Okay, Ja, ganz kurz. ja. Genau, also Essen-Marathon am Baldener See. Erstmal, du kannst natürlich, genauso wie ich Daniel da mit dem WAIW angeboten habe, du kannst bei mir übernachten. Du musst nur 500 Meter runterlaufen und dann einmal eine halbe Runde um den See oder mit dem Rad fahren, dann bist du auch schon am Start. Das ist natürlich definitiv auch ein Vorteil. Den direkt vor der Tür zu haben. Also auch keine großen weiteren Kosten, die auf dich zukommen. Ne? Also wir machen euch hier Platz. Ne? Also immer gerne kommt vorbei. Das heißt, du brauchst auch kein Hotel oder so. Ja, sehr cool, Dankeschön. Das ist Das ist vielleicht, schon mal ein Pluspunkt. wollte gerade sagen. Ne? Und Frühstück gibt es ja auch. Hat der Daniel ja auch gekriegt. Also das kriegen wir alles hin. Hat's eigentlich Erdnussbutter besorgt? Weil sonst ist er ja unglücklich. Nee, er wollte nur Müsli haben, hat er gesagt. Hat er Okay. gekriegt. Und Okay. natürlich Mandel oder Hafermilch und die haben wir sowieso immer im Haus. Aber du bekommst alles, was du möchtest. Meine Freundin, die isst ja auch alles. Ja, also das kriegen wir Ja, auf sehr jeden Fall cool. hin. Ja, genau. Also das ist erstmal, ne, wie gesagt, beide keine weiteren Kosten. Essen-Marathon dann halt auch noch günstiger. Das ist natürlich schon mal ganz cool. Der Lauf ist so organisiert, der Start ist am Regattaturm, da sind halt auch, ist auch ein riesen Parkplatz, also auch Parkmöglichkeiten sind halt gut vorhanden. Und dann geht es erstmal über die Hauptstraße, also es ist Teil abgesperrt erstmal, also ist die Hauptstraße ist abgesperrt, aber es geht erstmal so um das Feld so ein bisschen zu entzerren über eine große Straße, weil der Start natürlich, alle laufen zusammen los, erstmal über die große Hauptstraße, zweispurig. Um das zu entzerren, weil unten am See sind natürlich nur Rad- und Wanderwege, die man kennt. Und wenn dann aber 3 bis 8 8000 Leute loslaufen, weil es, zeitgleich findet auch immer noch der Halbmarathon, Feuerwehr-Halbmarathon. Meisterschaft statt und eine Staffel, die dann auch nur eine Seerunde läuft, also nur einmal zum Beispiel rumläuft, oder halt natürlich Marathonstaffeln, und demnach ist es halt immer, ja, wechselt es halt ein bisschen ab mit der Teilnehmerzahl. Auf jeden Fall, wenn die halt alle loslaufen, muss ich das ein bisschen erzerren, deswegen geht es über die Hauptstraße, dann über die Werdener Brücke, und dann entzerrt sich das schon langsam, geht es halt um über die Süduferseite, um den See. Um natürlich, weil eine Runde, die kleinste Runde sind 14 Kilometer, die große Runde, wenn die Brücken auf sind, sind 18 Kilometer. Selbst da kommt man nur auf 36. Fehlen noch ein paar Kilometer. Deswegen ist die erste Runde am See entlang, geht raus auf eine Bundesstraße, die Richtung Essen reinführt. Die ist halt auch teilgesperrt und mit einer Wendepunktstrecke. Wo ich immer gedacht habe, boah, das ist eigentlich total doof, ne? Da läufst du dann irgendwo da raus auf so eine Bundesstraße und dann läufst du einmal um so ein Hütchen und läufst wieder zurück. Muss aber sagen, mit den unter 3 Stunden läufst du halt vorne mit dabei. Ich bin letztes Jahr, lass mich nicht lügen, 16. geworden. Das heißt, ich konnte den Führenden, der kam mir entgegengelaufen, und ich konnte durchzählen, welche Position ich habe. Also total cool eigentlich. Läufst halt, genau, läufst halt raus, das Stück Bundesstraße, läufst wieder rein. Und dann geht es quasi wieder an Nordufersee und dann halt noch einmal die Runde, um dann halt auf die 42 Kilometer zu kommen. Es klingt auf jeden Fall sehr cool. Also auf jeden Fall viele Vorzüge. Was ich halt auch so ein bisschen als Bedenken hatte, waren ja, die Teilnehmerzahl auf den Weg dort. Wie du aber schon gesagt hast, das entzerrt sich ja dann so ein bisschen. Und ja, gut, sag ich mal, ich bin ja jetzt 3:12 gelaufen und natürlich würde ich dann schneller laufen wollen. Dementsprechend wäre ich ja dann doch schon, sag ich mal, so mehr oder weniger alleine oder mit nur ein paar unterwegs. Dann Genau. auf der Strecke da. Genau, also das, wie gesagt, es entzerrt sich. Wir haben, also ich sage wir, weil das wird ausgerichtet vom TuS in Essen. Ich war da jahrelang Mitglied. Als wir nach Köln gezogen sind, bin ich dann irgendwann ausgetreten. Bin aber jetzt eigentlich wieder Mitglied. Und ein meiner besten Freunde ist der Vorsitzende des TuS, der Stefan Losch, und der richtet halt den Essen-Marathon aus. Und deswegen bin ich auch jedes Jahr, wenn ich nicht halt gelaufen bin letztes Jahr, war ich immer als Helfer dabei oder halt dann als Pacer. Das heißt, wir haben Pacer von 3 Stunden an. Genau, 3, 3:15, 3:30, also das Klassische. Letztes Jahr hatte ich zwei Pacer. Der eine hat sich zum Glück noch erbarmt mitzukommen. Eigentlich hätten wir nur einen gehabt, und dann waren wir aber dann noch waren dann noch zwei, was halt das einiges erleichtert, ne? Also es bildet sich immer eine Traube. Wir sind am Anfang mit den zwei Pacern und 15 Leuten losgelaufen. Die wollten alle unter 3 Stunden bleiben. Ins Ziel gekommen bin ich und der andere Pacer, einer der Pacer. Also genau, das war halt dann der Nachteil. Aber ich war wirklich der Einzige aus dieser Gruppe, der dann die 3 Stunden noch geknackt hat. Und der zweite Pacer hat sich dann fallen lassen und hat die versucht halt noch einfach zu ziehen, ne? Also sie sind nach und nach weggebrochen, so das Klassische. Und genau, also du läufst halt trotzdem mit einer kleinen Truppe los, hast auf jeden Fall einen 3-Stunden-Pacer, und genau, da musst du eigentlich nur dranbleiben. Die sind meistens sind es erfahrene, oder eigentlich sind es immer erfahrene Läufer, die eher so Richtung 2:40 laufen können und dann halt die 3 Stunden dann so locker machen und auch wirklich auf die Sekunde. Genau, ne? Also. Ja, auf jeden Fall viele Vorzüge. Ich bin echt versucht. Naja, ich muss mir das auf jeden Fall noch durch den Kopf gehen lassen. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Genau, ja. Aber Von wie daher. gesagt, ich kann dir keinen besseren Lauf empfehlen. Er ist echt, er ist flach. Du hast gegebenenfalls auf der einen Seite Rückenwind, Gegenwind, auf der anderen Seite dann Rückenwind. Also, ne, das passt sich an. Oktober haben wir ja im Rennen relativ milde Temperaturen. Also letztes Jahr war es perfekt, irgendwie 16, 17 Grad für mich, und ja. Na gut, um den Ballner See selber ist ja auch meistens noch Schatten, ja, also sind Genau, viele, also viele genau, Bäume und so. ja, genau, teils Schatten, und genau. Also alles super organisiert, Verpflegungsstellen reichlich, und wenn es halt doch mal noch ein bisschen heißer wird, dann kommt auch die Feuerwehr und macht ein bisschen Wasser. Also das, genau, ich kann es nur jedem empfehlen. Schneller Lauf, weil halt flach. Ja, wie hast du es denn empfunden, weil du musst ja zweimal um den See rum, ja? Ja. Wie hast du das empfunden, dann halt nochmal laufen zu müssen? Ist das so, wo du dir gar keine Gedanken machst oder sagst, oh, jetzt nochmal, weiß ich nicht. Ja, das hatte ich auch befürchtet, ne? Dass ich auch gedacht habe, boah, jetzt muss die Runde nochmal laufen, dass das kommt. Aber der Punkt kam nicht, weil ich natürlich im Vorhinein auch immer zweimal morgens um den See gelaufen bin, um meine langen Läufe zu machen. Also diesmal habe ich ja dann doch ein paar lange Läufe für den Ironman halt gemacht. Und genau, die waren halt dann zwischen 28 und 30 Kilometer. Ich bin nie über 30 Kilometer gelaufen. Und die habe ich dann halt auch einfach zweimal um den See. Und das war halt so eine Kopfsache einfach. Ich meine, das ist eigentlich immer eine Kopfsache. Also Marathon wird im Kopf entschieden. Und es war, ne, so eine Kopfsache, dass ich nochmal rumlaufe. Und für mich war bei der zweiten Runde dann im Marathon auch irgendwie klar, du läufst dann nochmal rum. Und dadurch, dass ich mich aber halt auch so gut auskannte, wusste ich natürlich auch, ne, ich habe dann halt runtergerechnet. So, von hier jetzt nur eine halbe Seerunde und ja, jetzt gleich kommt da die Stuben und dann, ne, also du weißt ja auch, wo du herläufst und so. Also das ist halt auch immer natürlich vom Vorteil, wenn du noch so ein bisschen ortskundig bist. Die Zeit verging dann eigentlich doch noch schneller als gedacht. Ja. Und was Ja. halt auch cool ist, wegen Zuschauer und so. Also du läufst ja immer wieder an dem Regattahaus vorbei, wo eine Tribüne ist. Das heißt, du läufst ja da mindestens zweimal vorbei. Das heißt, also du hast da super viele Zuschauer, aber auch auf der anderen Wallener Seeseite. Du hast halt auch immer natürlich Spaziergänger und so, die dann stehen bleiben. Also du hast überall auch wirklich Zuschauer, außer auf der Bundesstraße. Also glaubt man gar nicht, wie viele Zuschauer dann doch auch am See sind, ne? Und das hilft auch immer. Ja, Moment, wollte ich noch irgendwas? Ja, genau, auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, dass man sich dann da halt auch so gut auskennt, gell? Ja. Das, gerade wenn man das so wie du jetzt als Trainingsstrecke nutzt, dann weißt du wirklich ganz genau, okay, von da bis dahin ist es jetzt nicht mehr so weit oder jetzt noch um die Kurve oder sowas, da kann man sich schön von Punkt zu Punkt hangeln und das ist echt, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal wie damals in Rotterdam, keine Ahnung, jetzt bei Kilometer, was war es, 36, 38, wo dann wirklich die Sonne rauskam und man hat schon einfach gemerkt, dass der Sprit langsam ausgeht und man hat einfach auch nicht das Gefühl, wie weit es noch ist, ne? Obwohl man ganz genau weiß, sind eigentlich nur noch 6 Kilometer. Ja, das Ja. fühlt sich halt anders an, wenn man dann weiß ganz genau, jetzt was noch alles auf einen zukommt. Genau, und das ist halt bei den zwei Runden natürlich auch cool, ne? Weil du dann, du Ja. weißt ja, du bist da vorhin schon mal hergelaufen, so jetzt, ne? Nur noch die lange Gerade zum Beispiel. Also das Ende ist nur noch eine ganz, ganz lange, langgezogene Gerade. Ne? Dann weißt du, die muss jetzt noch, und dann siehst du schon das Ziel und so, und das ist halt cool. Und du weißt halt auch mit den Verpflegungsstellen, du weißt, da kommt gleich wieder die Verpflegungsstelle. Also, wie gesagt, für mich Stimmt, war es eigentlich nur zuträglich. Ja. ja. Gut, dann wollen wir die Zuhörer jetzt nicht Nee. mit meinen Bedürfnissen langweilen. Jetzt habe ich noch meine Lieblingsfrage, wo ich mich die ganze Zeit schon drauf freue. Ich weiß nicht, wie viel du dazu sagen kannst, aber vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erwähnen. Derjenige, den Namen du vorhin vergessen hast beim WAEW-Staffel, der Tim, ist eigentlich ja dein Freund, von daher solltest du ja wissen, wie er heißt. Der ist nämlich auch ein sehr guter Freund von dir und zwar dein Trauzeuge. Richtig. Beim WAEW hat er mir ja schon verraten, was auf die zukommt. Ja, Und ich fand das da schon sehr cool. Also dein Junggesellenabschied, darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus. Und ich habe gesagt, weißt du, zu meinen Freunden habe ich gesagt, weißt du, wenn ich meinen Junggesellenabschied haben würde, meine Freunde würden sowas nicht machen, ja. Die würden wahrscheinlich irgendwas anderes machen, aber sowas würde ich mir auch wünschen, weißt du? Aber wie gesagt, du kannst ja gerne mal drauf eingehen, so weit wie du kannst. Ich weiß ja nicht, wie weit du kannst, aber wir haben auch ein Video von dir gesehen, oder viele zumindest, was sehr lustig war. Also erstmal muss ich nur sagen, dann lädst du uns halt zum Junggesellenabschied ein, dann stehen wir das schon ein, ne? Dass wir sowas Cooles machen. Das ist ja eine gute Idee. Genau, also der Tim ist halt mein bester Freund und Trauzeuge. Wir heiraten, Magda und ich heiraten in 2 Wochen. Und ja, vor 4 Wochen stand mein Junggesellenabschied an. Wir sind ins Allgäu gefahren. Mein Trauzeuge ist halt auch Triathlet und ich habe sowieso in meinem Freundeskreis nur noch Sportler eigentlich. Ja, das hat sich halt herauskristallisiert mit der Zeit, weil ich natürlich viel Zeit beim Triathlon verbringe. Und deswegen war es für Tim natürlich dann auch einfach, eine kleine Truppe zusammenzustellen, die das mitmachen. Ja, die haben mich freitags morgens abgeholt um 5 und ich wusste halt gar nichts und dann sind wir einfach mal losgefahren auf die Autobahn. Und nach 8 Stunden kamen wir dann im Allgäu an, in Füssen, beziehungsweise, ja, so einem kleinen Nebenort da. Ganz kurz, Ja. muss ich mal kurz unterbrechen. Ja, bitte. Du warst wegen deiner Arbeit ja jetzt ein bisschen anders als vorher, ja, wie soll ich sagen, Eingespannt. Ja, eingespannt, genau. Hast du da irgendwie was geahnt, dass da irgendwann nochmal was kommt oder irgendwie, dass da was im Hintergrund passieren muss? Weil Ja. ich meine, soweit ich das weiß, war ja der Junggesellenabschied vorher schon geplant, bevor du in Ja, Arbeit genau. überhaupt gewechselt hast. Genau, richtig. Also ich hatte mir eigentlich dieses Wochenende, den Freitag, das war, was war Christi Himmelfahrt, meine ich, oder Fronleichnam? Einer der Feiertage war da auf jeden Fall, den Donnerstag. Und der Tim hat dann gesagt, den Freitag habe ich frei. Also es war das erste Juni-Wochenende. Den Freitag habe ich frei. Und lass uns dann eine lange Radtour machen. Das hat er mich schon vor 2 Monaten gefragt. Da war ich noch, hatte einen anderen Job. Und dann habe ich mir natürlich für diesen Freitag dann auch freigenommen, weil ich gedacht habe, gut, dann machst du ein langes Wochenende. Jetzt in einem neuen Job war natürlich klar, ich muss Freitag, Samstag, Sonntag arbeiten. Deswegen hat die Magda mir halt vorher schon gesagt, ich müsste mir dieses Wochenende freihalten. Der Tim, du weißt ja, der Tim, ne, will die Radtour mit dem machen. Ja, und ja, also Magda und Tim, die haben das dann halt so eingestielt, dass ich dann dieses Wochenende frei bekommen habe. Das war. Deswegen wusste ich natürlich schon irgendwie, dass wir was planen, aber ich wusste halt nicht, warum ein ganzes Wochenende und wo es hingeht. Und ne, also es war natürlich schon eine Überraschung für mich. Und auch wer Okay. natürlich dabei ist, so klassisch, ne? Also weiß ja nicht, wer dann auch alles mitkommt, ne? Ja, und dann seid ihr einfach mal runter zu Michael Arndt gefahren. Genau, da sind wir, genau, wir sind eigentlich Richtung Michael Arendt gefahren und ja, haben dann an den Bergen gewohnt. Und also ich habe während der Fahrt habe ich dann schon gedacht, oh, wo geht's da hin? Nach Österreich. Und Tim so, ja, wir fahren auf jeden Fall nochmal ein Stück. Und dann hat er mich gut auf die lange Bank gehalten und irgendwann waren wir dann da. Und ich war natürlich begeistert, weil der Tim, der fährt halt, häufiger darunter, der kennt sich halt aus, deswegen kennt er auch die ganzen Strecken, die Wander- und Trailstrecken. Und das war halt perfekt. Ja, und am Freitag haben wir dann noch ein kleines Locros-Läufchen im Trailbereich gemacht. Wie gesagt, wir waren dann hinterher 5 Jungs, also das Auto war voll. Da war halt dann auch der Stefan, gerade erwähnt, der den Essen-Marathon ausrichtet, mit dabei. Noch ein Läuf, noch zwei Läuferkollegen und halt der Tim als Anstifter. Anstifter des Ganzen, genau. Ja, und dann haben wir genau Freitag noch ein lockeres Läufchen gemacht. Und das ging aber schon ganz gut ab mit, wir lügen, 800 Höhenmeter auf 12 Kilometer oder so. Da mussten, weil ich bin ja gerade so ein bisschen in der Vorbereitung für einen Trail-Lauf, mussten die Jungs schon mal ganz gut einstecken, weil ich vorne weggelaufen bin. Aber ja, genau. Für mich war das halt natürlich, also es war im Prinzip rundum, war es halt ein Trainingslager für uns oder für mich auch, ne? Genau, Samstag haben wir dann eine lange Wanderung gemacht, die auch richtig, richtig gut, also auf den höchsten Berg da, auf den Aggenstein. Ja, Angstein, hochging und da waren wir dann 6 Stunden unterwegs und genau, am Sonntag dann noch einen lockeren Lauf zum Abschluss. Also im Prinzip haben wir an dem Wochenende 50 Kilometer mit über 2000 Höhenmetern gemacht und ja, also eigentlich, wie gesagt, ein Kurztrainingslager mit Freunden an meinem Junggesellenabschied. Also was Besseres hätte Tim sich halt nicht aussuchen können, weil das, wie gesagt, das ist einfach genau das, was ich mir erhofft habe. Ja. Oder was mir halt Spaß macht. Ja, ich glaube, viele ja, Athleten würden sich so einen Junggesellenabschied wünschen. aber ihr hattet ja auch eine richtig, richtig coole Unterkunft. Also da die Bilder, die man da gesehen hat, das war ja echt traumhaft dort. Also. Ja, genau, also das ist der Zugspitzblick da unten gewesen. Und deswegen, man hatte halt quasi einen leichten Zugspitzblick, wenn man genau hingeguckt hat. Im Hintergrund, also es war deswegen nochmal, es war in Fronten, also wir waren direkt in Fronten, das ist halt wie gesagt so ein kleiner Ort da bei Füssen. Hast direkt auf die Berge geguckt und wie gesagt, im Hintergrund war dann irgendwo die Zugspitze. Die Unterkunft war halt cool. Wir hatten einen Whirlpool, wir hatten einen kleinen, knapp 15 Meter Outdoor-Pool, Indoor-Pool, Sauna, also es war halt schon so auch Wellness. Und deswegen haben wir das natürlich, also das haben wir halt auch viel genutzt. Ne? Also es war wie ein Trainingslager. Wir haben trainiert, wir haben danach gegessen und wir haben regeneriert. Ne? Und das war für mich halt ja das Beste, was mir passieren konnte. Nebenbei sind auch alle, also allein dadurch, dass wir halt so viel gemacht haben, hat halt auch keiner Alkohol getrunken. Also wir haben an dem Wochenende ungefähr 10 Liter pro Person alkoholfreies Weizen getrunken. Also es war auch glaube ich, der alkoholfreiste Junggesellenabschied ever. Und ja, Rundum stimmig. Also es war ein grandioses Wochenende und wir haben gesagt, wir machen es nächstes Jahr wieder, aber dann halt einfach als Kurztrainingslager mit 2, 3 Tagen mehr, weil es war halt auch anstrengende Fahrt hin und her. Und genau, auch da können wir auf jeden Fall nochmal wir unsere Staffel nochmal quatschen, ob ihr auch Bock habt mitzukommen, weil ja, das ist halt echt toll da. Ne? Ich glaube, das glaubt auch der Daniel, wäre sicher nicht abgeneigt zu leuchten, da bin ich mir sehr sicher, von daher, das kriegen wir bestimmt ganz gut hin. Ja, sehr gerne. Wenn du jetzt auf Trails noch ein bisschen unterwegs sein willst oder so, kannst du ja gerne auch am Vogelsberger bzw. Schottener Vulkantrail teilnehmen. Kannst du mal ein paar, jetzt hast du mich kalt erwischt. Das ist die letzte Septemberwoche. Wochenende. Genau. 22, 23, ja. Ja, ich hätte 23 im Kopf, aber ich bin mir nicht sicher, ob der 29. nicht auch irgendwie. Ja. Ja, doch, 29. Bist du da unterwegs? Der Adrian ist da unterwegs. Der 29. September habe ich mir eingetragen. Ich wollte auch starten, aber wie gesagt, am 14. dann auf jeden Fall mein Marathon stattfinden wird, wenn ich nicht irgendwie noch im November eine Alternative finden könnte. Aber eigentlich möchte ich nicht, weil wie gesagt, ich habe bestimmt das erwähnt, dass ich auf jeden Fall alle Himmelsrichtungen bzw. die großen dann halt machen wollte und da mir Berlin, München und Hamburg quasi noch fehlt. Und Köln und Frankfurt habe ich ja schon. Ist das halt eine Option für mich in München der oder halt, welcher mich wirklich reizt, da ich ja, wie gesagt, am Baldener See war und es da sehr cool fand. Und ich beneide dich eigentlich echt, dass du einfach quasi morgens aus dem Bett stolpern kannst und mit Bademantel da mal kurz rüber und dann ein paar Baden schwimmen könntest. ich fand es echt ganz cool und ich kann mir gut vorstellen, dass man da einen coolen Marathon erleben kann. Also deswegen wird das wahrscheinlich auf den 14. hinauslaufen und dann alles würde beim... Knapp, ne? Ja, nicht so knapp an sich. Ich werde dann einfach einen langen Lauf verbinden, weil es gibt diesen größten, ich glaube, der ist um die 60... irgendwie sowas, Kilometer. Dann gibt es halt noch den Marathon, der ist um die 42 halt. Und dann gibt es halt auch auf jeden Fall einen Halbmarathon und einen Zehner. Und ich würde dann wahrscheinlich den Halbmarathon einfach mal mitnehmen. Und, der Marathon ist, glaube ich, zu viel Höhenmeter, um das so mitzunehmen. Der Adrian will auf jeden Fall den Marathon mitmachen. Okay, cool. Ja, und soweit ich weiß, noch mindestens 3 Hörer auf jeden Fall auch da und wollen dran teilnehmen. Ja, das wäre doch cool. Ja, aber dann würde ich sagen, halten wir das noch fest, dann machen wir noch den Halbmarathon zusammen. Können wir gerne machen und dann kann ich dir natürlich auch hier offen am Mikrofon dasselbe nochmal anbieten. Wir haben hier ein Gästezimmer, du kannst gerne mit deiner Dann-Frau hier runterkommen und sehr gerne. Und wir kümmern uns gerne auch um euer Wohl. Ja, dann würde ich das sagen, dann machen wir noch ein Tauschgeschäft. Dann komme ich am 29. runter und wir laufen den Halbmarathon. Ich habe gerade mal eben geöffnet, es sind 500 Höhenmeter. Das ist natürlich, das ist machbar. Geht. Also das ist perfekt. Geht. Also ich laufe im Training hier in Köppel hoch, da sind 330, also von daher. Und das auf 12 Kilometer. Ja, da siehst du. Ich finde auch die 500, die schrecken einen ja jetzt nicht ab. Dann könnten wir das zusammen machen und dann kommst du einfach 2 Wochen später mit deiner Freundin vorbei und dann pace ich dich hier auf jeden Fall die erste Runde am See. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, dann halten wir das mal so fest. Mit dem Marathon sage ich dir auf jeden Fall nochmal Bescheid. Ja, alles gut. Aber ja. Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall sehr cool. Da habe ich voll Bock drauf, jetzt schon. Ja, könnte die Zeit gerne rumgehen, aber dann ist leider der Sommer schon vorbei. Das wollte gerade sagen. Schade. Vorher kommt ja noch ein bisschen was. Ja. vor allem, ich weiß nicht, mal so ganz offen hier gesprochen, kennst du den Neuwieder Triathlon? Sagt er dir was? Nee. Nee, okay. Schade, ich dachte, vielleicht hättest du das irgendwie in deine Saisonplanung eingeplant. Oder so. Achso, nee, leider nicht. Wann ist der? Mitte August irgendwann, ich glaube 26. Irgendwo da, die Woche davor, irgendwie sowas um den Dreh, weil da wollte ich gerne halt dran teilnehmen. Neuwied liegt ja am Rhein und dann schwimmt man halt im Rhein und dann fährt man eine Strecke mit dem Rad 2 Runden und die Strecke kenne ich sehr gut, weil das früher die Strecke war, wo wir noch nicht zusammen gewohnt haben, zu meiner Freundin. Geht es halt schön im Berg die ganze Zeit hoch, wirklich bis quasi oben hin, da ist so ein Tunnel und dann ist eigentlich fast die nächste Ausfahrt die zu meiner Freundin gewesen und da irgendwo dreht man vor dem Tunnel und fährt den ganzen Berg wieder runter und das macht man halt zweimal, genau, und deswegen, ich fand die Radstrecke so cool und wollte ich oder möchte ich auf jeden Fall dran teilnehmen und der Lauf, ich Weiß gar nicht, wie der Lauf so ist, ehrlich gesagt, aber. Ja, wahrscheinlich unten am Rhein, oder? Ja, wird wahrscheinlich so eine Rheinstrecke sein dann, ja. Da haben sie ja auch schöne Strecken, bin ich auch schon mal lang gelaufen. Also von daher, das ist dann so ein kleiner Triathlon, also ich wollte dann die Olympische machen. Ach doch, okay, cool. Ja, olympisch dieses Jahr noch. Ich wollte eigentlich zwei Ja. machen, aber das wird einfach zu knapp, weil wir fahren bald dann auch nochmal in Urlaub für 2 Ja. Wochen. Und das ist dann so ein bisschen mit Trainingsunterbrechung wird das wahrscheinlich. Da könnt ihr, kannst du nicht trainieren oder Also wo willst du? ich kann es nicht versprechen, sage ich mal so. Weißt, oder Okay. meinem Trainer versprechen, dass ich dann das, was er mir aufschreibt, dann auch einhalten kann. Ja, das ist Und halt, sind weil ganz. das wird also ich kann es ja sagen, wir haben ja schon gebucht, das ist Israel und wir werden da eine Rundreise machen und dann ist das halt mit Ja, den gut. Ein bisschen schwierig, da Das ist immer laufen zu organisatorisch. können. Ja. Ja. Vor allem, wenn man dann halt oft auch im Auto sitzt und so. Ja. Ja. Das, wie gesagt, muss ich Cool. gucken. Ich hoffe, dass ich vielleicht mal ein, zwei Hotels finde mit Fitnesscenter oder so, dass man wenigstens mal aufs Laufband kann oder so. Aber ja, gut. Bis dahin ist ja noch, geht noch, wie man hier schön sagt, fließt noch jede Menge Wasser den Rhein runter. Richtig. Ja, Ja, gut, ich genau. meine, coole Sache, aber klar, ist halt organisatorisch nicht immer möglich, dann da zu laufen oder Rad zu fahren Ja, und vor oder ins allem Schwimmbad. ist zwar beste Reisezeit, wenn wir da fahren, aber es sind trotzdem halt um die 30, 35 Grad. Und Ja. ich weiß nicht, wie sich dann da unten anfühlt. Also, vielleicht, ich habe noch nicht geschaut, aber vielleicht ist ja auch Marathon da oder so. Wäre doch mal was. Das wäre echt krass, also wenn man sowas mitnehmen könnte. Jerusalem-Marathon oder so. Richtig, das wäre cool, wenn das da Ja, reinpasst. von meinen kommenden Zielen zu deinen. Was sind so deine kommenden Ziele, außer jetzt den Frankfurter Marathon Frankfurt nächstes Jahr? Ironman, genau. Ironman, Ironman, sorry. genau. Ja, kein Ding. Genau, also Frankfurt Ironman nächstes Jahr. Ja, ich hatte gerade mal eben kurz nachgeguckt. Also Neuwied wäre am 19.8. Also wir heiraten ja quasi unten an der Mosel und deswegen und fahren danach dann auch in die Flitterwochen nach Zell am See. Wenn wir wiederkommen, wäre das so um den Dreh, 19.8. Also man hätte das auf dem Rückweg. Aber leider am 19.8. ist auch der Essen-Triathlon. Und da sind wir natürlich auch vertreten als Mannschaft. Da starte ich auf der Sprintdistanz. Ja, verständlich. Genau. Viel Deswegen passt es leider nicht. wichtiger wäre es mir, wenn das mit Schotten klappt. Ja, das wäre cool. Also das passt auf jeden Fall. Das ist ja, genau, erst im September, da ist nämlich nichts mehr. Da ist dann quasi mein Saisonausklang. Die Triathlon-Saison endet immer so Anfang September. Da ist immer das letzte Rennen. Dieses Jahr wirklich das erste Septemberwochenende. Genau, also ich habe dieses Jahr noch 6 Liga-Wettkämpfe in der Verbands- und Oberliga. Die nehme ich halt einfach so mit, um ein bisschen Tempo auch zu kriegen, um diese Routine reinzukriegen, um zu gucken, ob ich noch vorne mit den Jungs dann doch mal vielleicht mitfahren kann. Ne? Also einfach wirklich noch so ein bisschen Grundschnelligkeit zu sammeln. Und einfach um, ja, also olympische Distanzen oder Sprintdistanzen, die kannst du halt ja doch dann ein bisschen öfters machen. Neben dem Ganzen aber, wie ich ja gerade schon gesagt habe, wir heiraten in 2 Wochen und danach fahren wir in die Flitterwochen zum Zell am See. Das liegt am Großglockner und dort werde ich den Großglockner Ultra Trail mitmachen. Ich bin gemeldet für die 50 Kilometer und werde bis dahin entscheiden, ob ich die 50 Kilometer auch laufen kann. Es sind 50 Kilometer mit 2.500 Höhenmetern. Es war ursprünglich geplant, aber es war halt auch eigentlich geplant, dass dieses Jahr mein Langdistanzjahr wird. Es hat sich ja, wie gesagt, alles ein bisschen verschoben. Eigentlich bin ich jetzt auf den kürzeren Distanzen unterwegs. Ich laufe zurzeit zu so Trails bis 30 Kilometer mit knapp 1.000 Höhenmetern hier in der Gegend. Und ja, demnach weiß ich jetzt noch nicht. Also ich entscheide es wirklich erst quasi kurz vor Ort, wie jetzt auch mit der Hochzeitsplanung. Also ich habe jetzt noch 2 Wochen, wo wir jetzt hier nochmal reinhauen und dann, genau. Dann geht es erstmal in die Flitterwoche und dann entscheide ich das, ob ich die 50 laufe oder downgrade quasi auf die 30. Da sind dann 30 Kilometer mit auch immer halt noch 1.500 Höhenmeter. Aber du läufst auf jeden Fall, oder? Ja, genau. Also ich laufe die 30 oder die 50. Also deswegen mache ich ja den ganzen Trail gerade noch, ne? Genau. Also das auf jeden Fall. Ja, okay. Ich war da ja auch schon, zumindest in der Nähe vom Zell am See. Zell am See, Kell am See ist woanders. Ist auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Gegend. Also wir waren da ja damals mit dem Spartan Race in Oberndorf, das ist bei Kitzbühel. Und ja. Da waren wir auch auf Kitzbühel Horn und da war so, wie du vorhin gesagt hast, mit der bei der Junggesellenabschied mit der Hütte, da war dann irgendwo so ein Schild, wo das stand drauf, ja, da hinten musst du hingucken, dieser Berg, das ist der Großglockner. Sehr geil, ja. Ja, also in der Entfernung da hinten in der Ecke, ja. Ja. Ja, cool, ja, also eine schöne Gegend, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich liebe ja die Berge. Also das ist, habe auch so ein bisschen meine Freundin damit anstecken können, die ja eher so ein bisschen auf Strand als auf Berge war. Aber jetzt sagt sie auch, ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Und ja, also cool. Österreich an sich, glaube ich, ist immer eine Reise wert. Ja, also wir waren ja auch beim Base Trail im Zugspitz Base Trail und da waren wir ja auch in Greinau und also da, ja, das ist so herrlich dort, das ist... Da bin ich auch schon mitgelaufen, ja. Genau, und das war halt auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir fliegen nicht weg, wir haben ja auch noch einen Hund, den wollen wir halt mitnehmen, und sondern für uns ist halt sind die Berge halt die beste Erholung für die Flitterwochen auch. Und ja, dass ich dann natürlich innerhalb unserer Flitterwochen noch einen Ultra-Trail laufe, ja, das war irgendwie schon geplant, und dass meine zukünftige Frau auch mitmacht, da weiß ich halt, dass ich die richtige Frau heirate. Ja, also der, genau, der steht halt jetzt noch an und dann halt noch ein paar Triathlon und dann, genau, sehen wir uns beim Schotten-Vulkan-Trail auf jeden Fall hier. Ja, sehr cool. Und dann wahrscheinlich nur beim Marathon in Essen. Ja, da kriegen wir dieses Jahr ja auf jeden Fall gut rum. Ja, auf jeden Fall. Was ist mit deinen Zielen oder hast du noch irgendwas für nächstes Jahr groß geplant? Ja, gut, also mit dem Ironman, der findet nächstes Jahr schon ein bisschen früher statt. Ich meine, Ende Juni ist der nächstes Jahr. Das heißt, also es wird eigentlich ab also September, das wäre dann so, Schotten wäre wirklich dann der letzte Lauf, den ich machen würde. Dann heißt es, im Oktober würde ich komplett rausnehmen. Also einen Monat nur nach Lust und Laune trainieren und dann ab November wieder fokussiert darauf auf Frankfurt trainieren. Also sein, ja. Genau, richtig. Also das ist, ne, ich bereite mich da schon sieben Monate sehr fokussiert drauf vor. Ja, und um da natürlich dann nochmal meine Zeit zu unterbieten und erstmal natürlich das Ding zu finishen in Frankfurt, aber dann natürlich, ich war nach dem Hamburg Ironman letztes Jahr, war ich nicht zufrieden mit meiner Zeit, und deswegen habe ich auch noch den Marathon dran gehangen, weil ich unbedingt dann noch so ein Erlebnis haben wollte für das Jahr, was mich halt richtig zufriedenstellt. Und ja, also Frankfurt nächstes Jahr, das Ziel um die 10 Stunden. Und genau, das ist quasi dann das größte oder das langfristige Ziel. Und dafür wird eigentlich jetzt schon der Grundstein gelegt mit den olympischen Distanzen. Hast du dann auch nochmal Vereinswettkämpfe mit eingeplant oder lässt du die komplett aus? Ja, also Liga werde ich nicht starten, weil es dann meistens halt nicht in den Plan reinpasst. Aber ich werde auf jeden Fall wie letztes Jahr eine Mitteldistanz vorher machen. Das ist einfach nochmal, also mit eine Kurzdistanz ganz früh und dann noch eine Mitteldistanz im Juni, einfach um reinzukommen. Also ich brauche das einfach, um ne, den Rhythmus und die Wechsel. Das ist irgendwie jedes Jahr, du hast ja dann trotzdem ein halbes Jahr Triathlon-Pause, brauchst du das einfach, um reinzukommen. Ja, und deswegen, und weil es natürlich auch Spaß macht. Also ich mache immer noch eine Kurzdistanz von einer Langdistanz und eine Mitteldistanz, genau, und würde dann den Ironman machen. Aber das wird dann wirklich alleine. Ja, sag auf jeden Fall Bescheid, wo du deine Mitteldistanz machst, weil ich wollte ja dieses Jahr noch eine olympische und eine Mitteldistanz machen, aber wie gesagt, zeitlich klappt das einfach leider nicht. Und deswegen werde ich dann halt nächstes Jahr auf jeden Fall dann auch so eine olympische und irgendwie ziemlich früh am Jahr machen und dann nochmal so, ja, jetzt um die Zeit, sag ich mal, vielleicht nochmal eine Mitteldistanz. Also vielleicht natürlich ein bisschen früher. Also wie gesagt, irgendwie passt, dass du irgendwas Cooles rausgesucht hast und ich habe da Bock drauf oder so, würde ich mich sogar anschließen. Ja, das wäre natürlich cool. Also letztes Jahr habe ich Bocholt gemacht, das ist hier bei uns in der Nähe. Da fährst du auf einen Autobahnzubringer, relativ flach und wunderschönen See- und Laufstrecke. Das ist auch ein bisschen verkürzt. Also es sind zwar 90 Rad, aber dann nur 20 laufen, glaube ich. Also es ist ein bisschen verkürzte Mitteldistanz. Und halt echt schön und immer ausgebucht, also muss man sich relativ schnell auch anmelden. Genau, also die kann ich empfehlen, oder sonst halt Inneland, wo ich jetzt letzte Woche gestartet bin, die bieten auch eine Mitteldistanz an, die ist halt auch echt, also auch wunderschön, nur halt mit zwei Wechselzonen ein bisschen, ja, und die liegen halt gut, eigentlich so im Juni, ne? Also ich würde halt Juni anpeilen, aber wenn du sagst, okay, du machst im Mai eine Olympische, dann kannst du im Juni auch eine Mitteldistanz machen. Ja, auf jeden Fall. Können wir uns Gut. nochmal unterhalten? Ja, Genau. da bleiben wir auf jeden Fall in Kontakt. Sowieso. Erstmal sehen wir uns Sonntag. Da freue ich mich drauf. Ja, ich freue mich da auch schon riesig drauf. Das ist auf jeden Fall Mega. gut. Und ich kann ja hier schon mal ein bisschen spoilern. Es gibt auf jeden Fall noch eine kleine Special-Folge. Ah, sehr unprofessionell hier. Einmal mit Profis arbeiten. Nein, alles gut, alles gut. Du sagtest ja, der Wim Bocholt, der ist schnell ausgebucht. Was auch schnell ausgebucht ist, was für eine super Überleitung, ich freue mich, ist der Frankfurter Ironman. Und zwar der jetzt auch am nächsten Wochenende, beziehungsweise an diesem Wochenende ist. Und es sind zahlreiche Namen vertreten, wo man einfach, ich sag mal, es ist. Man muss einfach dabei sein, um das erleben zu haben. Nicht schon allein Jan Frodeno ist da. Patrick Lange, der amtierende Hawaii-Champion, ist auch am Start. Da treffen sie das erste Mal seit dem Ironman Hawaii aufeinander. Der Andy Böcherer, einer der, ja, wenn es vielleicht Frodeno und Lange nicht gäbe, vielleicht sogar der beste Triathlet, deutsche Triathlet. Der letztjährige Frankfurt-Gewinner Patrick Nielsen ist dabei. Einer meiner Favoriten, Josh Emberger, ist dabei. Auch noch einer meiner Favoriten ist Nick Kastelein. Andreas Rehlert ist da. Was haben wir noch? Hier, Tyler Butterfield ist dabei. Haben wir noch hier irgendjemanden? Bei den Frauen auf jeden Fall die Daniela Rief ist da und Sarah Crawley. Also das. Also, das ist Und so ein die super Feld. Anna Haug halt Anna, mit okay, ihrer genau. Langdistanz-Premiere, da sind wir halt alle gespannt, was sie da so umsetzen kann. Ja, das stimmt. Die habe ich auch gerade noch gesehen. Genau, Hier, genau. Cameron Wurf ist dabei. Der letzte Woche ja. beim, na, hilf mir mal, Challenge Rot. Challenge Rot gestartet ist. Da können wir auch gerade gleich nochmal drüber reden. Und die Woche davor. Vor, meine ich, wäre es, in Frankreich gestartet ist. Am 24.06. Ja. Der ist krass drauf, Der oder? Also, regeneriert gut, genau. ja, der ist. Also, ich sag mal so, er ist jetzt nicht derjenige, der das alles abräumt, aber er ist es halt meistens, zumindest in der Nähe des Podiums oder hier in Frankreich ist er beim Ironman Frankreich so, ist er Dritter geworden. Also. Genau, ja. Und in Rot ist er jetzt Fünfter geworden, obwohl er die ganze Zeit ja eigentlich geführt hat, ne? Genau. Bis zum Laufen, ja. Ja. Ja, wie gesagt, also Frankfurt, Ironman Frankfurt auf jeden Fall. Spätestens, wenn man da in der Gegend wohnt, würde ich ja Ja, auf jeden Fall mal auf die Laufstrecke kommen. zum Das Laufen, ist ja genau. super, ey. Und wenn ich dann da hier am Heartbreak Hill in Bad Vilbel, Ja. das ist ja, also das ist zum Beispiel meine Strecke. So, also ich kenne mich, ich wohnte da 28 Jahre in der Gegend. Also ich kenne mich da halt schon sehr gut aus und ich selbst mitgemacht habe ich zwar noch nicht, aber ich weiß, was die Jungs, glaube ich, durchmachen. Ja, genau, Da in der das ist. Gegend muss man sich halt, ja, wenn man da in der Nähe wohnt, da kennt man sich halt auch aus, was da für super Anstiege gibt und so. Also das ist schon echt cool. Also wie gesagt, wenn schon mal die Weltelite in der Gegend ist, dann sollte man das auch mal mitnehmen, ja. Und wir sind halt mit dem Racing-Team, wir laufen lieber Erdnussbutter-Racing-Team vor Ort und werden die Athleten anfeuern und auch welche von deinen Ja, Teamgefährten. hoffentlich. Genau, ja, Genau. also aus meinem THC-Club, genau. Da werden auch einige am Start sein. Wir sind insgesamt Samstags Supporter-Team, treffen uns samstags abends beim Italiener mit 35 Leuten. Also da wird auf jeden Fall ordentlich an der Strecke am Sonntag einer abgefackelt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Feuerwerk. Ja, oder hier wie beim Henning Ja, genau. Mit Bengalos laufen wir ein. ja, genau, das Ja. war super. Das machen wir dann nächstes Jahr, wenn du Ja, dann da bitte. stehen wir dann am Römer mit Bengalos. Falls du uns nicht Oder? siehst, dann machen wir mal Das ein wäre Busy. mega. Das wäre Ja, das mega. wird echt mega. Ja, Aber dann das müsste ich mal. mir eigentlich Zeit lassen, damit es abends dunkel ist, ne? Damit ich als in die Nacht reinlaufen kann. Ja, Nein, das war dann ne wird es aber Quatsch, noch das. cooler rumkommen. Ach Quatsch, das kam schon beim Henning richtig geil rüber, obwohl es taghell war. Das Ja, war ja, stimmt. das wird schon werden. Du sagtest ja auch schon, deine Planung für einen Frankfurt Ironman läuft ja schon und unsere Planung dafür läuft ja auch schon. Ne? Du hast es ja schon mitbekommen. Der Tim kann ja dieses Jahr leider nicht dabei sein, aber er hat schon Ja, versprochen, nächstes Jahr dabei zu sein und ich genau. werde dann auch auf jeden Fall auch kommen, wenn du da startest. und dich anfeuern. Und ich glaube, da werden sich noch einige vom Racing-Team anschließen und ja, da auf jeden Fall auch dabei sein. Von daher Ja. wirst du zahlreiche Unterstützung auf der Strecke haben. Das wird grandios, weil Ja. wenn du da gerade auf der Laufstrecke da halt Supporter hast, also das macht dann halt auch mega viel Spaß, in die Runden da zu laufen. Also ja, freust du dich immer wieder dann am Römer oder auf dem Mainkai oder was vorbeizukommen. Das ist cool. Ja, wir haben oder ich werde eine WhatsApp-Gruppe bringt mehr zum Weinen gründen. Dass du mir Pipi Ja, in den Augen einläufst. das wäre schon nett, ja. Ja, Cool. das kriegen wir hin. Jungs, jetzt muss ich mich noch ein Jahr gedulden, ey. Ja, gut, Scheiße. wir machen erstmal hier Vulkantrail und dann mal ein bisschen Appetit drauf. Gut, wir müssen langsam ein bisschen flitzen, weil ich Ja, wollte noch mal bitte. ganz kurz auf die Challenge Rot eingehen, denn da wurde, ja, also ich sag mal so, du hast leider nicht gesehen, hast du gesagt, aber ich habe ehrlich gesagt, ich habe gedacht, das wäre nächste Woche mit dem Ironman Frankfurt zeitgleich, deswegen konnte ich leider nur das Laufen sehen. Nichtsdestotrotz, was bei den Frauen da abging, das war ja der Hammer. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Jetzt muss ich gerade mal kurz die Liste aufmachen. Die Lucy Charles, genau. Die führte das Rennen, ich glaube, ja, drei Vierteln führte sie es an, bis kurz vor Schluss sie überholt wurde von der Daniela Semmler. Und die ist doch tatsächlich gerade mit 9 Sekunden Vorsprung ins Ziel gekommen. Also, kannst du dich an ein Rennen erinnern, von den Profis, dass das so knapp ausging? Also. Nee, also das war ja wirklich ein Ziel für dich. Also ich habe halt auch nur ja, wirklich dann noch die Highlights gesehen und das war halt schon krass, ja. Also nee, kann ich mich nicht daran erinnern, aber es ist halt auch schön, dass mal welche ebenbürtig sind, ne? Also jetzt in Frankfurt weiß man ja, Daniela Rief, die schwimmt vorneweg, die fährt vorneweg und die kann auch noch laufen. Und da war es ja dann doch jetzt mal einfach mal ein bisschen anders. Ja, das stimmt. In Rot. Da, Sehr ebenbürtig, die beiden. ja, auf jeden Fall. Also ich hab's ein bisschen bereut, dass ich es halt nicht von vorne oder zumindest vom Radfahren her gesehen habe, aber das letzte Stück, was man da halt schon gesehen hat, das da so gedacht, boah, das war es auf jeden Fall wert, gesehen zu haben. Das muss man schon sagen. Und ich würde mir echt viel mehr davon wünschen, aber im Endeffekt ist ja auch Triathlon auch so ein Tages. Geschäft, sag ich mal. Also kann so und so ausgehen. In Frankfurt haben wir sowas schon, glaube ich, Ewigkeit nicht mehr erlebt, dass da irgendeiner ins Ziel sprinten musste. Da wird immer ausgelassen gefeiert, aber gut. Genau. Aber Sonntag ist alles drin. Also Ja. ich schätze von vielen halt da die Leistung sehr hoch und ja, also das wird auch mega spannend. Vor allem bin ich mal gespannt, wie der Jan Frodeno sich da Frodeno. schlägt, wenn Ja. der starke Läufer Patrick Lange da am Start ist. Ja. Der ist ja immer auch zumindest für den Schlussspurt immer gut. Genau. Ja, wolltest du was sagen dazu, oder? Ja, ich wollte nur sagen, also Frodo hat sich ja auch vorgenommen nach dem verpatzten Hawaii quasi, dass er sich ja halt jetzt auch mehr der Konkurrenz stellt. Ne? Also im letzten Jahr ist er ja immer aus dem Weg gegangen und jetzt will er sich ja mehr der Konkurrenz stellen und will halt auch zeigen, was er drauf hat. Und deswegen wird der Sonntag, glaube ich, schon alles geben und Patrick will sich das halt auch nicht nehmen lassen. Also ich gehe davon aus, dass die vielleicht auch so ein Finish hinlegen können oder auf jeden Fall ein Drama unten am Main Ja, da wird es passiert. auf jeden Fall abgehen. Ne? Und ich Ja. würde auch, sag ich mal, den lachenden Dritten vielleicht an die Böcherei auch nicht so ganz da rauslassen. Wenn der einen guten Tag erwischt, kann er auf jeden Fall die zwei so ein bisschen ärgern. Ja, vor allem Ne? auf dem Rad auch. Genau, fertigen wir dann ganz schon mal ganz kurz nochmal die Männer ab beim Jo. Challenge Rot. Rot. Und, oh, Moment, ich muss es gerade finden. Wo habe ich es? Wo habe ich es? Genau, natürlich Sebastian Kienle. Der hat ein bisschen einen größeren Vorsprung von ja, fast 8 Minuten auf Andreas Dreiz und Jesse Thomas hatte das ja, Podium komplettiert. Ja, wie du schon erwähnt hattest, der Cameron Wurf ist ja da auch gestartet, ist Fünfter geworden, hatte das Rennen natürlich vom Bike her angeführt die ganze Zeit, aber ich glaube, ziemlich nach den ersten 10 Kilometer wurde er vom Sebastian Kienle schon überholt, Genau. der natürlich auch ein super Radfahrer ist. Also da sieht man halt auch, ja, ich sag mal, wo es ein bisschen vielleicht auch unfair ist, wie wir schon öfters auch hier gesagt haben beim Triathlon, dass einfach das Schwimmen im Gegensatz zum Radfahren einfach auch ja, von der Distanz her nicht Rede wert ist, sag ich mal. Wenn du jetzt beim Schwimmen nicht allzu viel Zeit verlierst, hast du beim Radfahren immer noch reichlich Zeit, irgendwas gut zu machen. Und ja, als starker Läufer, wie auch schon der Patrick Lange beim Ironman Hawaii bewiesen hat, hast du trotzdem immer noch alles, ist immer noch alles möglich. Ja. Und Ja. deswegen lieben wir den Sport, oder? Definitiv, genau. Ja. Also, weil es ja auch so, ja, so auf dem Rad halt so viel Zeit ja investiert, ne, dass da halt auch viel passieren kann. Und genau. Und dann beim Laufen sowieso. Also, man weiß, es ist ein langer Tag, ne, so 8 Stunden. Auf jeden Fall. Was ich eigentlich abschließend die ganze Zeit noch fragen wollte, ist, hast du denn irgendwelche Lieblinge, Favoriten, Leute, denen du bei den Profis in die Daumen drückst, Man-Crush? Witzigerweise muss ich sagen, also ich halte natürlich zu allen Deutschen, aber ich bin echt noch so der Kiele-Fan. Okay. Weil Frodeno, ich habe den mal in Düsseldorf getroffen, beim Düsseldorf-Triathlon. Super Typ, ja, aber manchmal ist er mir dann doch noch einen Ticken zu abgehoben. Vielleicht damals war es auch noch so, weil er da gerade aus seiner Olympiazeit kam und so. Aber er polarisiert und ohne ihn wären wir auch nicht da, ne, wo wir jetzt sind. Also er macht den Sport natürlich auch zu dem und den Triathlon bekannt. Aber Sebastian Kienle ist abgeklärt. Ja? Also der macht da halt kein riesen Theater drum und der bringt halt seine Leistung trotzdem, ja, auch ohne viel Gequatsche. Und das finde ich einfach stark. Ne? Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja in Deutschland meistens einfach nur die zwei Lager und da tut mir auch ehrlich gesagt der Genau. Patrick Lange auch so ein bisschen leid, weil er ist ja auch amtierender Hawaii-Champion und Ja. auch kann sich jetzt sein Leben lang Hawaii-Champion nennen oder Ironman-Champion an Ja. sich. Und ja, wie viele nennen den jetzt großartig? Es ist wirklich dieses, In den Medien, ne? Ja. Frodo. seitdem Kiele und Frodo da alles dominiert haben und jetzt kommt da halt so ein Patrick Lange, der auch seine Leistung bringt, aber halt in Kielwasser, der eher eingeordnet wird, denke ich mal. Obwohl ich persönlich müsste ihn ja sogar wahrscheinlich noch Daumen drücken, weil er ja aus Darmstadt kommt und das eigentlich eher so, ja, bei mir damals um Ja, die Ecke lag, also von daher. also ich muss auch sagen, also Patrick ist halt auch ein super Typ, ne? Also ich bin aber noch so aus dem alten Schlag und deswegen ist natürlich Sebastian Kiele und Patrick, ja, also dass er auch einfach mal ohne, ne, ohne viel vorher zu quatschen da auf Hawaii was leisten kann und genauso ist er auch jetzt am Sonntag. Also der hat ja auch noch nicht viel dazu gesagt, der wird sein Rennen machen und wird halt Frodeno dann auf der Strecke zeigen, wo halt seine Stärken sind und das finde ich halt cool, ja? Also nicht dieses immer dieses Gequatsche. Und dann halt hinterher ist das alles nur heiße Luft, sondern einfach machen, ja? Und nicht immer vorher eine riesen Welle machen und dann halt nichts bringen oder dann halt danach dann zu sagen, ja, habe ich ja gesagt, sowas kann ich nicht ab. Ja, verstehe ich auch voll und ganz. Hast du auch vielleicht noch jemanden, so einen kommenden Star oder jemanden im Auge, der sagst, oh hier, der ist schön ambitioniert. Und ich sage jetzt mal, Cameron Wurf ist ja jetzt auch so einer, der vom Radfahren kam und jetzt hier ja, zumindest da oft die Rennen anführt und dann leider oft ein bisschen zurückgereicht wird. Aber ich denke, das ist halt einer für die Zukunft. Ich persönlich mag ja Josh Amberger. Von seiner Art auch her, ich folge den zum Beispiel auf Instagram und so und der hat halt auch, ja, ist halt auch so ein, ja, ein cooler Australier halt, sag ich mal so. Und Nick Kastelein, ja, hier Genau, ja. als Trainingspartner von. Trainingspartner von Frodeno und natürlich, Ja. wenn man Frodeno folgt, kriegt man halt oft auch von ihm was mit, deswegen ich mag den halt auch sehr. Und hast du da jemanden, den du ja, noch so im Auge hast? Ja, ich habe witzigerweise den Johannes Molde an. Weiß nicht, ob der dir was sagt. Ja. Also vor allem viel auf der 73-Strecke unterwegs. Okay, nee, sagt Auch mir noch ja nichts. relativ junger Typ, genau. Genau, und der ist halt auch so. Also der ist halt ein überragender Radfahrer eigentlich. Und der muss sich aber noch, glaube ich, noch so ein bisschen, mein Jahrgang, glaube ich, also 28, 29 oder was. Und der muss sich, glaube ich, einfach noch ein bisschen, weiß ich nicht, herauskristallisieren, ne? Und auch also sich selbst einfach noch so ein bisschen finden, wie das Rennen einfach so richtig gestaltet wird. Ja. Also der ist so mein Favorit sonst noch für die Zukunft. Ja. Also vielleicht reden wir im Jahr nochmal drüber, dann startet er vielleicht auch in Frankfurt und dann weiß Genau, man immer noch nicht so ein mal bisschen was. schauen, wie es Ja. kommen wir. Aber gut, klar, jetzt wo du sagst, werde ich mal ein Auge drauf haben. Ja, gibt ja inzwischen noch so einen Javi Gomez, der jetzt auf die Langdistanz gewechselt ist, oder der Alistair Brownlee, der vielleicht auch nochmal in den nächsten Jahren. Irgendwann gibt es ja natürlich auch die Trendwende, also Frodeno, Kienle werden jetzt auch nicht Genau, jünger und die Richter, die gehen halt dann, irgendwann, ne? Da müssen die genau. Jungen nachkommen. Ja. Eben. Und ich glaube, da auch gerade für Deutsche, Triathlon-Fans ist da auch gesorgt im Triathlon-Sport. Ja. Also Patrick Lang ist es auch noch nicht sehr alt und ja, dahinter sind auch noch jede Menge ja, junge, aufstrebende Sportler und auch noch jüngere, die wahrscheinlich da auch reinstoßen können in das Loch. Von daher, ich glaube, in Deutschland ist dieser Sport erstmal nicht unterzukriegen. Nee. Gut, Matt, du hast dich jetzt sehr lange mir zur Verfügung gestellt, deswegen will ich dir auch deine Zeit nicht weiter beanspruchen. Das war super. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir sehr vielmals und ich verabschiede mich schon mal von den Zuhörerinnen und Zuhörern und natürlich hat der Gast die letzten Worte. Ich hoffe, du hast dir ein paar schöne überlegte. Als Stammzuhörer musst du das wissen. Da überrumpelst du mich jetzt aber. Nein. Also erstmal vielen lieben Dank natürlich für die Einladung. Schön, dass es dann doch noch geklappt hat. Ich fand das Gespräch auch super angenehm und hatte mir im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht, oh mein Gott, was will er jetzt alles von mir wissen? Schön, dass wir auch so ein bisschen über meine Strecken hier so reden konnten, auch über den ersten Marathon. Das war für mich ja jetzt auch ein bisschen neu für dich, dass du da starten möchtest. Ja, ich bin gespannt, wie wir das Jahr so rumkriegen und freue mich dann vor allem natürlich auch auf nächstes Jahr, auf die nächsten Wettkämpfe, die wir dann auch gegebenenfalls zusammen bestreiten, genau mit Schotten und so, das ist ja auch cool. Oder dann nächstes Jahr. Also ja, also vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein durfte. Und ja, jetzt freue ich mich, wie gesagt, auf die anstehenden Wettkämpfe und natürlich auf Sonntag. Das wird grandios. Auf jeden Fall. Gut, alles klar. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.